Zeit in Italien ist natürlich jetzt nicht nur jetzt begrenzt auf Italien zu sehen. Es ist die Zeit, die man so allgemein mit dem Stichwort 68 verbindet. 68 ist eigentlich eine Metapher für einen relativ langen Zeitraum von Kämpfen. Einige sagen ab Mitte der 50er Jahre bis Ende der 70er Jahre, wo Klassenkämpfe wieder zunehmen. Und da muss man natürlich Italien auch einordnen. Wir sollten das jetzt nicht so als nur nationale Besonderheit oder sowas diskutieren. Ich denke, so einer der gelungensten Versuche, diese Phase von Kämpfen, überhaupt die Zyklen in einer globalen Weise einzuordnen, ist dieses Buch von Beverly Silver, das vielleicht einige von euch kennen, Forces of Labor, weil da auch bestimmte Zyklen nachgezeichnet werden und zum Beispiel klar wird, dass der Zyklus, in dem die italienischen Kämpfe, von denen heute die Rede ist, bei Fiat, bei anderen großen Betrieben in Norditalien, eben einen Zyklusabschnitt darstellen, der bestimmte Wiederholungen hat. Es hatte einen Vorläufer gegeben in ähnlichen Massenindustrien in den USA Mitte der 1930er Jahre, also mit diesen großen Besetzungsstreiks 1936, 37 bei General Motors, die eine wesentliche Wende darstellten. Zu dem Zeitpunkt gab es in Europa noch keine Fließbänder. Also Fließbänder sind auch, das gilt auch für Deutschland, und auch erst recht für Italien, sind eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen dieses Wiederaufschwungs des Kapitalismus eingeführt worden. Und damit kommen auch dieselben Arbeitsweisen nach Westeuropa. Und wir werden gleich noch sehen, was diese Arbeitsweisen auch mit den Rebellionsweisen zu tun haben. Und diese, was Beverly Silver ganz gut rausarbeitet in dem Buch, dass diese Zyklen dann weitergehen. Es finden weitere Verlagerungen statt. Wir haben dann einen großen Kampfzyklus in den 80er Jahren in Ländern wie Brasilien und Südafrika. Von da zieht das Kapital weiter nach Korea. Dort kommt es zu großen Kämpfen und was jetzt Automobilindustrie und Massenproduktion angeht, erleben wir heute eben dann die Entwicklung im Grunde einen neuen Zyklus solcher Kämpfe, vor allem im asiatischen Raum, in China und anderen Ländern. Der Hintergrund in Italien für diese Kämpfe, um es kurz zu skizzieren, wir haben eben einen Industrialisierungsschub, der verbunden ist mit einer massenhaften Binnenmigration, also einer Wanderung von migrantischen, hauptsächlich männlichen Arbeitern aus dem Süden in diese Massenproduktion, Autoindustrie, aber auch Elektronikindustrie und solche Geschichten in Turin, Mailand, in die chemische Industrie im Veneto, also bei Venedig. Das ist also der Hintergrund. Es gibt gleichzeitig die Vorstellungen, auch das gilt im Grunde für ganz Westeuropa, dass Kapitalismus zunehmend geplant wird. Diese Planungsfrage hat eine große Bedeutung später für die operaistische Diskussion, weil ja das traditionelle, dogmatische oder orthodoxe Marxismusverständnis immer gesagt hat, Planung ist schon der Übergang zum Sozialismus. Und daran werden sich dann auch bestimmte Debatten entzünden über das A, was Kapitalismus ist und B, was Revolution heißt. Das verbindet sich auch damit, dass es eben diese Vorstellung der Systemkonvergenz gibt. Also wir haben auf der einen Seite während des Kalten Krieges gleichzeitig sehr wohl sozusagen eine zunehmende Aufnahme von Marktelementen im real existierenden Sozialismus und von Planelementen im Kapitalismus, und das macht so, prägt so ein bisschen die Debatten auch, ob nicht beide Systeme, Kapitalismus und Realsozialismus, sich aufeinander zuentwickeln. Die linken Parteien und Gewerkschaften in Italien, also der PCI, die Kommunistische Partei, und der PSI, die Sozialistische Partei, mit ihren jeweiligen Gewerkschaften, konzentrieren sich in dieser Phase vor allen Dingen auf Regierungsbeteiligung und sehen das Ziel darin, eben die politische Macht durch Wahlen zu übernehmen, sich an der Regierung zu beteiligen. Und für die Kämpfe in den Betrieben oder die Probleme in den Betrieben interessiert sich eigentlich kein Mensch. Es wird also, man kann sagen, die, so ähnlich wie heute, ist eben die Arbeiterklasse wieder das völlig unbekannte Wesen für die Linken. Das ist ja heute auch das Problem. Und in dieser Situation entstehen bestimmte Debatten innerhalb kleiner Fraktionen, kann man sagen, vom PGI und vom PSI. Und ein, ich habe das nur mal auch kurz aufgeschrieben, eine sicherlich ganz wichtige Geschichte ist auch der Arbeiteraufstand in Ungarn. Vorläufer war natürlich der Arbeiteraufstand in Ostdeutschland und die Entstalinisierung nach dem 20. Parteitag der KPDSU. Und das löst auch wieder neue Debatten aus. Was ist überhaupt links? Was heißt das? In welche Richtung gehen wir? Es wird da auch über Räteideen diskutiert und so weiter. Also das kurz zum Hintergrund. Ich versuche jetzt mal nur ein paar Schlaglichter auf die Kämpfe zu werfen. Das ist völlig unmöglich, das hier irgendwie umfassend zu erzählen. Ich werde aber gleich ein bisschen auf Literatur eingehen. Empfehlungen, Tipps, es gibt natürlich Unmenge an Literatur, aber wen das interessiert, wo sich solche Sachen nachlesen lassen. Und ich will auch so ein paar Schlaglichter anhand von ein paar Ausschnitten aus den Büchern vorlegen. Interessant ist eben, dass die Kämpfe zunächst mal sozusagen an den Rändern beginnen, an den verborgenen Stätten der Produktion. Das ist ein Begriff, den benutzt der Karl Marx in der systematischen Weise im Kapital, um die Differenz von sozusagen der vor aller Augen liegenden Zirkulationssphäre mit all ihren Illusionen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und so weiter, die Differenz zu den Orten, wo der Mehrwert produziert, wo der Mehrwert abgepresst wird, zu markieren, weil diese Orte sind unbekannt, sie sind verborgen, sie sind durch Fabrikmauern geschützt, es sind im Grunde Kneste, in die niemand reinkommt, außer denen, die da ausgebeutet werden selbst. Und das ist eben, der Begriff passt sehr gut im Grunde auf diese Zeit, auch in Italien, weil sich die mehrheitlich die Linken eigentlich um diese Bereiche gar nicht kümmern. Das ist eben, kann man beschreiben als die Entfremdung der Linken und der Gewerkschaften von der Arbeiterklasse. Nur mal so ein Schlaglicht, bei Fiat expandiert wahnsinnig, baut die Produktion aus und die letzten verbliebenen Kommunisten, die sozusagen noch mit revolutionären Ansprüchen, auch aus dem Hintergrund des ja, bewaffneten Kampfs der Resistenz in Italien, das ist eine ganz andere Situation als in Deutschland, das waren ja Leute, die gedacht haben, wenn wir jetzt die Faschisten mit unseren Waffen weggefegt haben, dann bauen wir als nächstes den Sozialismus oder Kommunismus auf und die wurden herb enttäuscht, weil sich auch die großen linken Parteien dann auf sozusagen die Restabilisierung des Kapitalismus eingelassen haben. Es gibt aber natürlich vereinzelt noch welche in den Abteilungen von Fiat und die werden dann systematisch isoliert. Fiat baut eigene Abteilungen, wo alle Kommunisten reinkommen, die nicht wichtig für die Produktion sind, aber wo man die dann sozusagen abgesondert hat von der Masse der Arbeiter, um ihnen keinen Einfluss auf die Debatten in der Fabrik zu geben. Was dann ab Anfang der 60er Jahre interessant ist, es tritt ein neues jugendliches proletarisches Subjekt auf, mit dem die alten Linken erstmal wenig anfangen können. Andere Verhaltensweisen, andere Umgehensweisen. Es gibt vielleicht zwei Ereignisse, an denen man das so, es gibt tausende von Ereignissen, aber zwei Ereignisse, die, in denen man das sehr zugespitzt deutlich machen kann. Das erste ist der Parteitag des MSI in Genua im Juni, Juli 1960. Es gab damals so eine rechte Regierung, die Tambroni-Regierung, die von der MSI, also MSI ist das quasi der Mussolini-Nachfolger, die neofaschistische Partei in Italien. Und diese Tamponi-Regierung wird vom MSI gestützt. Und er erlaubt ihnen in Genua den Parteitag abzuhalten. Und das ist eine Provokation, weil Genua ist eine Hochburg der Kommunisten, ist eine linke Hochburg. Und das ist natürlich auch soll so eine Signalwirkung sein, dass sie da die Hegemonie auch in so einer Stadt übernehmen können. Das funktioniert aber nicht, es kommt zu heftigen Straßenschlachten, wo die Aktiven vor allen Dingen Jugendliche sind, die sich auch nicht an die Weisungen der Parteien und so weiter halten, sondern quasi ihr eigenes Ding machen. Das wird diskutiert, es kommt auch in vielen anderen Städten zu Solidaritätsdemonstrationen, gibt sehr heftige Auseinandersetzungen. Das ist so einer der Schlaglichter. Und das Zweite, wozu ich jetzt ein bisschen mehr erzählen werde, das sind dreitägige Straßenschlachten in Turin 1960, im Juli 1962, die in die Geschichte eingehen als die Revolte von Piazza Statuto. Piazza Statuto ist ein zentraler Platz in Turin. Da lese ich mal ein paar Passagen aus dem Buch, das werde ich gleich noch erwähnen, von Primo Moroni und Nanni Balestrini, Die Goldene Horde, vor. Wer sich mit der Zeit beschäftigen will, eines der besten Bücher, eine Sammlung auch von Dokumenten, Texte von den beiden. Hintergrund war der, dass in einer Tarifbewegung, die auch von den Gewerkschaften geführt wurde, Fiat versuchte, aus der Kiste rauszukommen, indem sie relativ früh einen Separattarifvertrag mit so einer Art gelben Gewerkschaft, der UIL, gemacht hatten. Und hofft, damit eben weitergehende Lohnforderungen unterlaufen zu können. Das ist jetzt ein Text von Primo Moroni und Nanni Balestrini. Die Figur des Massenarbeiters bildet sich in jenen Jahren im Rahmen der Modifikationen im Produktionszyklus und mit dem Auftauchen eines neuen Klassenwissens voll aus. Nach Jahren des Schweigens ergreift der Massenarbeiter während der Erneuerung der Tarifverträge 1962 heftig das Wort und überrascht damit sogar jene, die diese teilweise angekündigt hatten und die es hätten wissen müssen, zumindest schien es so. Ich fasse jetzt mal ein bisschen zusammen. Das Jahr der Tarifverträge wird in Turin mit zwei großen Streiks bei Lancia und Michelin eröffnet, also einem anderen Autoproduzenten und einer Reifenfabrik. In ihnen treten neben den älteren kommunistischen Fabrikkadern junge, viele erst vor kurzem emigrierte Arbeiter kraftvoll in Szene. Darüber hinaus münden in diesen Streiks die fabrikinternen Demonstrationen bald in die Turiner Straßen, durch die während der ersten Monate des Jahres 1962 kreuz und quer große Demonstrationen ziehen. Schon während dieses Streiks versucht die UIL, also diese gelbe Gewerkschaft, separate Abschlüsse zu machen. Dann weitet sich der Tarifkampf auf alle Turiner Metallbetriebe aus. Sie beginnen zu streiken. Am 13. Juni sind es 100.000 Streikende, während sich bei Fiat noch nichts bewegt. Also so hatte ich das vorhin auch mit den Rändern gemeint. Man muss sich das klar machen. Fiat ist der große Moloch in der Mitte. Das ist eigentlich so das Zentrum der kapitalistischen Entwicklung und Akkumulation. Aber während in kleineren Betrieben ringsum Kämpfe anfangen, bleibt es die ganze Zeit erstmal bei Fiat ruhig. Während sich bei Fiat noch nichts bewegt. Und die zur Arbeit gehenden Fiat-Arbeiter, Zitat, durchqueren in leeren Straßenbahnen ein Turin im Streik. Nicht für lange, denn am 19. Juni nehmen die Avantgarden bei Fiat nach Jahren der Unbeweglichkeit den Kampf auf. Es ist der Streik der 7000, in der Spastura, in der Gießerei, im Eisenwerk, Flugzeugwerk, bei der Luftfahrttechnik und im Walzwerk. Unter seinem Druck vervielfachen sich die Streikposten und fabrikinternen Demonstrationen überall, in allen Werken der Fiat. Aus diesen Bewegungen geht am 23. Juni 1962 der Streik der 60.000 bei Fiat hervor. Insgesamt sind jetzt 250.000 Arbeiter in Turin im Streik und in dieser Situation versucht Fiat eben so einen Separatfrieden mit der UIL zu machen. Es gibt eine Mobilisierung zum Büro der UIL. Die liegt an diesem zentralen Platz, Piazza Statuto. Und jetzt beschreiben sie, was dann passiert. Dann kommen alle, von allen Gewerkschaften und aus allen Fabriken. Viele junge Arbeiter, die gleichen, die die Streiks in den Fabriken in Schwung gebracht hatten. Mit jeder Stunde werden sie zahlreicher, sie werden Tausende. Auch die Polizisten werden mit der Ankunft des Bataillone Padova, der Bereitschaftspolizei und seinen Jeeps und Mannschaftswagen, die in Voraussicht des Tarifstreiks nach Turin verlegt worden sind, zahlreicher. Am Samstag, den 7. Juli gegen 16 Uhr, beginnen die Karusselli der Polizei. Karusselli, das ist so eine Polizeitaktik in Italien, berühmt-berüchtigt, wo die mit so quasi so Einkreisungsaktionen mit Jeeps oder auch mit Motorrädern machen, die Leute umzingeln, auf sie einschlagen oder schießen oder sonst was machen. Es beginnen die Karusselle der Polizei, die Steinhagel der Demonstranten, die direkten körperlichen Zusammenstöße, die Prügelei mit Schlagstöcken, die Festnahmen, die Tränengaseinsätze. Später dann gegen Abend hat ein Versuch des Sekretärs der Arbeiterkammer von Turin, die eigenen Anhänger hinter sich und von hier fortzubringen, keinen Erfolg. Niemand folgt ihm. Selbst ein angesehener PCI-Führer, Politiker, wird in jenen Stunden in der Umgebung der Piazza Statuto hilflos umherirren. Unterdessen hat sich die Nachricht von den Zusammenstößen in der Stadt verbreitet. Viele, die von Anfang an da waren, laufen los, um andere zu holen. Alle kehren zurück und ab 18 Uhr kommen sie immer zahlreicher über die Haupt- und Nebenstraßen, die auf die Piazza Statuto münden. Von 19 Uhr bis 4 Uhr morgens gibt es praktisch keine Pause in den Zusammenstößen, die von Seiten der Polizei und der Demonstranten immer gewalttätiger werden. Abwechselnd besetzen sie Orte auf der Piazza oder drumherum, die sie einige Augenblicke vorher aufgegeben hatten. Soweit mal so die Erzählung. Das zieht sich dann tatsächlich noch 2 weitere Tage hin. Es dauert also 3 Tage, bis es der Polizei gelingt, das Gelände wieder zurückzuerobern. Abschließend schreiben sie dann, oder zusammenfassend, Piazza Statuto ist die Ankündigung, dass die Subjekte und die Formen der Konfliktualität dabei sind, sich zu verändern. Dass ihre Zeitrhythmen nicht mehr die einer mechanischen Periodizität sein werden, sondern eher die einer permanenten Konfliktualität, die bis zu den urbanen Kämpfen auf dem Corso Trajano im Juli 1969 zunehmen wird. Auf der Piazza Statuto beginnt die Geschichte der Bewegung der Arbeiterautonomie in Italien. 69 ist der heiße Herbst in Italien, das ist so der Höhepunkt der Kämpfe. Also das nur mal ein bisschen so eine Vorstellung zu haben, das war 62. Das Problem war, dass sich die Linken, auch die wir später als Operisten bezeichnen werden, völlig uneinig über die Einschätzung waren. Es gab bei der ganzen gewerkschaftlichen und kommunistischen Fraktion, waren das, Zitat vorlesen, da wurde also gesprochen, das seien anarchistische Demonstrationen des Lumpenproletariats gewesen, das seien bis hin zu, man sprach von faschistoiden Jugendlichen, unkontrollierbar und auch innerhalb, wie gesagt, der Quaderni Rossi, damals diese Zeitschrift, die von den Operisten gemacht wurde, gab es heftige Debatten darüber, wie man sich dazu verhält, ob man sich sozusagen hinter dieses Subjekt stellt, ob man sagt, ja, das war ein authentischer Ausdruck von Klassenkampf, oder eben die anderen gesagt haben, nee, das hat ja mit den Fabrikkämpfen gar nichts zu tun, das waren irgendwelche Jugendliche, die Randale machen wollten. Ich meine, wir kennen so ähnliche Diskussionen ja heute, wenn irgendwo in London oder in den Pariser Banlieues Aufstände sind, dann haben wir die Debatten ja auch bei uns. Also das waren 2 Ereignisse schon Anfang der 60er Jahre, die zeigten, da passiert irgendwas Neues. Und was sich dann so untergründig von vielen gar nicht wirklich bemerkt, verbreitet und allmählich entwickelt, das sind eben so kleine Kampfformen, Sabotageaktionen, zum Beispiel am Fließband, die sich dann einfach durch den Produktionsprozess hindurch fortsetzen, gar nicht, weil es eine große Kommunikation gibt, dazu werden wir auch gleich noch was hören, sondern weil eben ein Fließband, wenn einer am Anfang nicht gut arbeitet, dann am Schluss auch nichts Gutes bei rauskommt. Absentismus, also einfach wegbleiben von der Arbeit, die Fluktuation nimmt zu, die Leute hauen relativ schnell ab. Es gibt Berichte, dass manche Abteilungen bei Fiat, die konnten quasi jeden Monat komplett neu besetzt werden, weil die anderen gekündigt hatten. Es gibt erste kleine wilde Streiks. Und da gibt es eben wenige, aber das führt auch zu diesen Diskussionen, die das wahrnehmen, die das beobachten. Endpunkt oder Höhepunkt dieser Entwicklung ist das, was wir den Autunno Caldo, also den heißen Herbst 1969 in Italien nennen, mit die heftigsten Kämpfe. Da kommt es auch zu politischen Weichenstellungen. Es gibt zwar dann noch eine weitere, also was bemerkenswert ist in Italien, ist, dass sich diese Kämpfe und auch die hohe Radikalität der Kämpfe viel, viel länger hinzieht als in den meisten anderen westeuropäischen Ländern. Spricht davon, dass so ein Abschluss findet 1980, Das ist eine traumatische Niederlage der Fiat-Arbeiter, weil in einem Versuch eines Streikes gelingt es der Firmenleitung, Angestellte, Kapos, Leute, die halt gegen den Streik sind, zu mobilisieren und eine große Demonstration in Turin unter dem Motto "Wir wollen arbeiten" zu machen, und dem haben dann die Kämpfe nichts mehr entgegenzusetzen. Aber 1980, meine gut, das ist ja auch für uns, auch hier in Deutschland und im Grunde weltweit, ist natürlich einfach so ein einschneidendes Jahr, weil da geht's, wir haben den Militärputsch in der Türkei, wir haben Militärputsch in Korea, wir haben das Umkippen der iranischen Revolution, also alle Entwicklungen, wo irgendwie eine Hoffnung drin war, brechen da ab, und dieses Bild passt eben auch das, was dann in Italien 1980 passiert. Ja, wie gesagt, das kann nur ein kleiner Eindruck sein. Ich will jetzt nochmal ganz kurz so ein paar, denke ich, hilfreiche Literatur erwähnen, um da reinzukommen. In Italien ist mittlerweile viel, viel mehr, auch neue Untersuchungen erschienen, aber ich beziehe mich natürlich jetzt nur auf die deutsche Literatur. Goldene Horde hatte ich erwähnt, das ist auch lieferbar, das kann man noch kaufen. Wirklich ein ganz tolles Buch. Es gibt ein schönes kleines Buch, das ist vergriffen, aber das kriegt man leicht antiquarisch, von Guido Vialle, Die Träume liegen wieder auf der Straße. Es ist insofern ganz interessant, weil Guido Vialle kommt nicht sozusagen aus dem operaistischen Flügel, sondern von Lotta Continua. Lotta Continua hat auch eine große Bedeutung gespielt. Und er schreibt auch einiges relativ Kritisches zu den Operaisten, was er vor allen Dingen daran festmacht, dass einige von den Operaisten das ganz gut verstanden haben, die Radikalität mit akademischen oder politischen Karrieren zu verbinden, Leute wie Toni Negri oder Cacciari. Das ärgert ihn, das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Es gibt ein, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo man das kriegt, das hat Wildcat mal übersetzt, aber ich glaube, die hatten keine Rechte oder sowas, aber müsste mal gucken, was bekommt, daraus werde ich auch gleich noch vorlesen, Marco Revelli, der Kollege sagt, wo? Wir haben die alle. Sag mal. Im Infoladen. Okay, im Infoladen hier. Da gibt es das. Marco Revelli, das ist jemand, so ein linker Industriesoziologe, der jahrelang immer vor den Fabriktoren gestanden hat, auch als Aktivist und so weiter, mit den Leuten geredet hat, und der über einen langen Zeitraum eben beschreibt, was sich bei Fiat wie verändert hat, wie die Entwicklung da war. Das ist auch sehr schön geschrieben, auch in einer schönen literarischen Sprache. Das ist also ganz toll. Es sind jetzt vor kurzem zwei Bücher. Achso, nee, das wollte ich noch kurz erwähnen. Also Nanni Balestrini, wenn ihr ihn nicht kennt, der ist eigentlich ein Schriftsteller. Und mittlerweile sind, glaube ich, fast alle seine Bücher auch auf Deutsch übersetzt, die meisten in diesem Verlag Assoziation A. Und der hat 1971 einen Roman geschrieben, der heißt "Wir wollen alles". Und das ist ein Roman, in dessen Mittelpunkt eben so ein junger Arbeiter aus dem Süden steht. Und der beschreibt eben sehr anschaulich, sehr schön, aber im Grunde auf dem Hintergrund der tatsächlichen Ereignisse, also der ist schon fast dokumentarisch, dieser Roman, diese Entwicklungen. Der ist dann von, ich glaube schon ein Jahr später, dann von Peter Kotjewitz auf Deutsch übersetzt worden. Peter Kotjewitz hat damals viel aus dem Italienischen übersetzt. So, was jetzt neu erschienen ist im Leica Verlag, das kann ich wärmstens empfehlen, das sind zwei Bände. Ich finde das so ein bisschen irritierender, von den Titeln "Entstehung des neuen Antifaschismus". Also es geht um viel mehr. Es geht im Grunde um diese neuen migrantischen Kämpfe. Es sind ganz tolle, lange Artikel von auch italienischen Leuten, die teilweise auch dabei waren. Im ersten Band ein langer Beitrag von Sergio Bologna. Was auch sehr schön ist, in beiden Bänden findet ihr auch DVDs mit Filmen, mit Filmdokumenten aus der damaligen Zeit. Besonders hervorzuheben, im Band 2 haben sie einen Pasolini-Film ausgegraben, der schon als verschollen galt und restauriert. Also wirklich ganz großartige Bücher. Vielleicht noch als auch eine Idee, oder das könnte man vielleicht auch mal hier zeigen. Es gibt vor ein paar Jahren, gab es eine Arte-Dokumentation über die Roten Brigaden, zweiteilig. Der heißt, sie waren die Terroristen der Roten Brigaden. Das könnt ihr euch auch bei Vimeo runterladen. Und das Schöne ist vor allem beim ersten Teil, dass dass sie eben sehr ausführlich auf den Hintergrund dieser ganzen Arbeiterkämpfe und Arbeitergeschichte, der Migration aus dem Süden eingehen, weil das ist eben der große Unterschied zwischen Roten Brigaden und der RAF hier oder ähnlichen Gruppen, dass die Roten Brigaden in Italien tatsächlich aus den Arbeiterkämpfen kommen und es da von Anfang an eine organische Verbindung gab. Die ersten Aktionen der Roten Brigaden, das waren ja auch typische Arbeiteraktionen, dass man irgendwie unbeliebten Vorarbeitern mal irgendwie die Reifen abgestochen hat oder als er das ein bisschen weiter ging, dann besonders verhasste Abteilungsleiter mal irgendwie für ein paar Stunden entführt worden und so. Aber also das stand immer in einem Kontext mit den sozialen Kämpfen und das war ja sozusagen die Problematik hier in Deutschland, dass das nicht so funktioniert hat. Also das, wie gesagt, nur wirklich ein kleiner Ausblick, aber das sind interessante Sachen. Ich will jetzt auf ein paar Momente, sozusagen spezifische Momente dieser Klassenkämpfe eingehen, die wichtig sind, um auch zu verstehen, was das mit dieser Theoriebildung, die dann später als Operaismus bezeichnet worden ist, zu tun hat. Das eine eben, dass gesagt worden ist, hier entsteht eine neue Arbeiterfigur. Es sind nicht mehr die Facharbeiter, die früher eben so die Träger auch der kommunistischen Bewegung waren, sondern es sind Massenarbeiter, operaio massa, ein Begriff, den Sie übrigens im Kapital von Karl Marx finden, dazu aber später, wo also eine völlig sozusagen unqualifizierte Arbeit an den Fließbändern geleistet wird und das vor allen Dingen von migrantischen Arbeitskräften aus Süditalien. Dass diese neue Massenarbeit von der Bank gemacht wird, das haben wir überall in Europa. Also das gibt es auch, das ist auch dasselbe in Frankreich, in Deutschland, in Schweden oder sonst wo. Immer wenn sie versucht haben, irgendwie Autoindustrie und solche Fließbandarbeit hochzutreiben, mussten sie migrantische Arbeitskraft einstellen. Das kann natürlich auch heißen, hier beim Opel waren es auch viele Bauern aus dem Taunus, das ist ja auch eine migrantische Arbeitskraft. Aber der große Unterschied in Italien war eben, dass es tatsächlich ausschließlich eine Binnenmigration war. Und das war der Unterschied zu Deutschland, weil Deutschland hat massenhaft eben aus anfänglich Italien, Spanien, dann Griechenland und später aus der Türkei Arbeitskräfte angeworben. Es gibt verschiedene Überlegungen, warum der Kampfzyklus in Italien so deutlich anders verlaufen ist als in anderen westeuropäischen Ländern. Das mag einer der Gründe dafür gewesen sein. Was Sie dann sehen in diesen Kämpfen ist, dass sich die jungen Leute gegen die Arbeit selbst richten. Es geht nicht um irgendwie eine tolle Arbeit oder eine qualifizierte Arbeit oder am Anfang auch nicht nur einfach um Lohnfragen, sondern der Hass auf die Arbeit ist ein ganz zentrales Element in den Kämpfen. Und das wird dann auch mal später in der Theorie eine große Rolle spielen. Ich hatte gesagt, die Gewerkschaften, die politischen Parteien haben sich eigentlich entfremdet von der Arbeiterklasse. Es gibt keine Form der Organisierung, trotzdem kommt es zu Kämpfen. Und das analysieren eben manche Leute, die auch in diesen operaistischen Zirkeln da sind. Und sie entdecken da untergründige, informelle Formen der Organisierung, die auch was zu tun haben mit der Art und Weise der Produktion. Dazu will ich mal eine ganz schöne Passage aus diesem Buch von Marco Revelli, Schichtwechsel, vorlesen, weil das auch die theoretischen Überlegungen der Operaisten oder auch heutiger Theoretiker wie Beverly Silver ein bisschen veranschaulicht, wieso wir davon ausgehen können, dass es einen bestimmten Zusammenhang zwischen einer Produktionsweise und einer Rebellionsweise gibt. Also dass die technische Organisation der Arbeit auch etwas damit zu tun hat, wie wir kämpfen. Er schreibt über den heißen Herbst und berichtet jetzt darüber, dass der heiße Herbst eigentlich schon vorher angefangen hat. In Wirklichkeit hatte der heiße Herbst bei Fiat schon im späten Frühjahr begonnen. Um genau zu sein, am 11. April, als der landesweite dreistündige Streik wegen der Ereignisse von Battipaglia unvorhergesehenerweise befolgt wurde. Battipaglia ist ein ganz wichtiges Datum. In Italien am 9. April 1969 gab es in so einem südlichen, im Süden gelegenen Ort eine Schließung von einer Tabakfabrik. Es gab Demonstrationen dagegen und die Polizei ist sehr hart dagegen vorgegangen und es hat 2 Tote gegeben. Deswegen gab es dann landesweit Mobilisierungen dazu. Also da gab es also auch in Turin Aktionen, mit denen man gar nicht gerechnet hatte. Und die Arbeiter, vor allem die Immigranten, legten massenhaft die Arbeit nieder und zogen an den erbleichten Führungs- und Wachschutzleuten vorbei. In der Kantine von Mirafiori Süd, also einer der großen Komplexe von Fiat, stieg ein mutiger Arbeiter, Francesco Morini, der auch Gewerkschaftsmitglied und Mitglied der PSIUP, das ist so eine kleine linke Partei damals, er stieg auf einen Tisch und sprach vor 1500 Arbeitern von der Solidarität zwischen dem Norden und Süden und über die Arbeitsbedingungen in der Fabrik. Es war die erste Versammlung bei Fiat seit Mitte der 50er Jahre. Der erste Riss in einem System des totalen Kommandos. Ab diesem Moment war ein Mechanismus in Gang gekommen, den die Sozialhistoriker gut kennen. In Extremsituationen explodiert und verbreitet sich der Kampf mit einer Geschwindigkeit und einer Intensität, die dem Ausmaß des erlittenen Zwangs entsprechen. Wobei er gewöhnlich in den Bereichen mit der höchsten Qualifikation und dem entwickelsten Bewusstseinsstand unter den sogenannten Arbeiteraristokratien ausbricht und dann wie eine Seuche immer schneller und radikaler auf die vermassten und dequalifizierten Schichten übergreift. Er schildert dann diese Ausweitung der Bewegung. Am 26. Mai war Halle 13 Komponentenrohbau zum Stehen gekommen. Eine strategische Position am Übergang zwischen Presswerk und Rohbau. Und am 27. Mai hatte der erste Umzug im Betrieb mit ca. 5000 Arbeitern stattgefunden. Überall waren Versammlungen abgehalten worden. In jeder Abteilung, die nach und nach vom Kampf erfasst worden war, waren Delegierte gewählt worden. Er schildert das jetzt weiter und dann kommt er zu so Überlegungen, wie sich eigentlich die Kämpfe da ausgeweitet haben. Die Verbreitung des Kampfs und der Information unterliegt hier nicht mehr vorrangig der formellen Struktur der Gewerkschaft, dem Umlaufen des gesprochenen oder geschriebenen Wortes, dem Projekt irgendeiner organisierten Gruppe. Er überträgt sich, zumindest solange sich die Kämpfe ganz intensiv ausweiten, die stumme Sprache der Dinge an den Fließbändern von Abschnitt zu Abschnitt und drückt sich im Versiegen des Materialnachschubs, in der Verlangsamung des Bands und im Stillstand der Maschinen aus. Eben weil der Arbeitszyklus so stark integriert ist und technisch alles voneinander abhängt, pflanzen sich Produktionsverlangsamungen und Stillstände über das Labyrinth der Förderbänder und die strengen geradlinigen Transferstraßen von einem Punkt der riesigen Fabrik zum anderen fort. Und genau deshalb gewinnt der Kampf auf dem Weg des Produkts eine neue Gestalt. Weil er sich sozusagen der komplexen Gestalt des Arbeitszyklus anpasst, die den Arbeiteraugen bislang verborgen war und nun durch die Rebellion mit einem Schlag sichtbar wird, sodass man sagen könnte, hinter der Spontaneität der Menschen stecke die geometrische Rationalität des Maschinensystems mit ihren unerbitterlichen Gesetzen. Das nimmt den Menschen, den Avantgarden der Anhäufung von Erfahrung und Wissen natürlich nichts von ihrer Bedeutung. Und auch die tausende täglich verteilter Flugblätter und die leidenschaftlich diskutierten Menschentrauben, die damals die Plätze vor den Werkstoren in eine Art hektische Agora verwandelten, auf der unzählige organisierte Gruppen intervenierten, spielten weiter eine bedeutende Rolle. Aber ausschlaggebend für die Ausweitung des Kampfs in diesem perfekten Uhrwerk, das plötzlich anfängt, rückwärts zu laufen, sind letzten Endes und noch bevor subjektive Mittel der Verallgemeinerung wie die inneren Umzüge auftauchen, die technischen Verbindungen. Wenn es an irgendeinem Punkt kriselt, werden die Krise des Kommandos und die Verweigerung von der perfekt durchgeplanten Produktion mit ihren völlig voneinander abhängigen Arbeitsschritten auf immer höherer Stufenleiter verbreitet und reproduziert. Genau über diese Schiene nehmen trotz der zahlreichen Tarifabschlüsse die spontanen Streiks weiter zu. Soweit mal nur aus dem Buch von Revetti, das beschreibt er noch ausführlicher. Aber das Entscheidende ist eben diese Überlegung, wie verhalten sich mehr organisierte, bewusste oder geplante Aktionsschritte zu dieser Ausbreitung von Kämpfen, Beverly Silver wird es später Arbeitermacht, Produktionsmacht nennen, die sich aus der Vernetzung der Strukturen ergeben. Wäre ja vielleicht auch mal eine Überlegung für heute, was passiert, wenn die Arbeiter, die das Internet produzieren, das blockieren und lahmlegen. Soweit sind wir noch nicht, aber auch nicht in der linken Debatte. Was auch ein wichtiges Element ist, das ist die klare Wahrnehmung der Hierarchie, der Rolle der Hierarchie, wozu zunehmend auch die Gewerkschaft gezählt wird. Weil die jungen Arbeiter aus dem Süden das eben erleben, dass die Gewerkschaften im Grunde an der Seite des Kapitals stehen und mit dafür sorgen sollen oder versuchen dafür zu sorgen, dass sie weiterarbeiten, produzieren, dass also dieser produktive Friede nicht gefährdet wird. Dazu eine kurze Passage aus dem Buch von Guido Viale, Die Träume liegen auf der Straße. Wie gesagt, er ist bei Lotta Continua gewesen, er zitiert auch teilweise aus Texten von Lotta Continua. Was bei Fiat geschieht, spielt sich in anderen Formen und anderer Intensität in allen italienischen Fabriken ab. Der heiße Herbst ist für alle italienischen Arbeiter die große Zeit der Emanzipation von den Regeln der betrieblichen Organisation. Der Tarifvertrag steht im Hintergrund. An erster Stelle steht die Macht des Betriebs, seine Hierarchie, seine Technologie und internen Reglements. Die Normen der Gewaltinstitution Fabrik werden vom Arbeiterkampf weggefegt. Lotta Continua analysiert diesen kollektiven, Millionen von Arbeitern erfassenden Prozess als eine Kulturrevolution gegen die Organisation der, gegen die Organisation der Produktion. Jetzt zitiert er: Die Arbeiter emanzipieren sich langsam. Sie zerstören in der Fabrik die bestehende Autorität, indem sie die Instrumente, die die Unternehmer zu ihrer Spaltung und Kontrolle brauchen, demontieren. Sie befreien sich von den Tabus, die sie bislang versklavt hatten. Sie entdecken, dass sich die Macht der Unternehmer auf den Konsens der Arbeiter stützt. Darauf, dass sie bislang aus Angst, Ignoranz oder Desinteresse etwas als normal und notwendig akzeptiert haben, was sie aufgrund ihrer Kraft und ihrer Fähigkeit zerstören konnte. Die Wut der Arbeiter entlädt sich mit aller Kraft gegen die Geschäftsleitung. Bei Pirelli in Mailand hat Streiken oft bedeutet, dass man die Direktoren freundlich, aber bestimmt auffordert, ihre Büros auf der Stelle zu verlassen. Diese Einladung wird auch immer schnell angenommen, andernfalls setzt es Schläge. Ob das nun dem Minister Donat Katin, der etwas gegen solche Kampfformen hat, passt oder nicht. Bei Fiat werden die noch nicht so recht an Gehorsam gewöhnten Direktoren mehrmals gezwungen, durch ein Spalier wütender Arbeiter zu laufen. Auf ihren schweißbeperlten und vollgespuckten Glatzköpfen kleben kleine 5-Lire-Stücke, die Arbeiter auf sie geworfen hatten. Wer versucht, sich schlau aus der Affäre zu ziehen, wird bestraft. Etliche Direktoren landen während dieser Streiks im Krankenhaus. Ja, er zählt noch mehr solche Beispiele, aber es drückt so ein bisschen das Klima aus und eben dass die Hierarchie selber, also das autoritäre Kommando, in Frage gestellt wird. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Geschichte, was dann auch versucht wird, vom Operaismus zu theoretisieren, dass der Lohn, der ja eigentlich eine Form ist, mit der wir uns oder durch die wir uns Illusionen über den Ausbeutungsprozess machen sollen, das wird ja von Marx im Kapital entsprechend scharf kritisiert. Also dass der Lohn ja eigentlich immer so die falsche Vorstellung ist, wir würden für unsere Arbeit bezahlt. Das sollen wir ja denken. In Wirklichkeit werden wir ja nur durchgefüttert, damit wir weiterarbeiten können. Aber in Italien wird sozusagen das rumgedreht und es wird gesagt, der Lohn, auf der Ebene des Lohns können wir eine Homogenisierung, eine Vereinheitlichung anstreben. Das hat vor allem sozusagen zwei besondere Formen dieser Lohnkämpfe, an denen macht sich das fest. Zum einen, es werden diese prozentualen Lohnforderungen der Gewerkschaften zurückgewiesen und es werden nur noch Festgeldforderungen gestellt. Das heißt also, meinetwegen, heute würde man sagen, 100 Euro mehr für alle oder sowas, eine Vereinheitlichung auch der Lohngruppen, also die Spaltung in verschiedenen Lohngruppen aufzuheben. Und das verbindet sich damit, dass diese ganze Vorstellung, wir kriegen mehr Lohn, weil wir ja auch fleißig waren und die Produktivität gesteigert haben. Also das, was auch von den Gewerkschaften eigentlich immer so als eine Art Produktivitätsdeal vertreten wird, das wird zurückgewiesen. Und es wird gesagt, unsere Lohnforderungen orientieren sich nicht mehr an euren Produktivitätsentwicklungen, an euren Profiten und so weiter. Wir entkoppeln das. Das war eine ganz wichtige Ebene, die dann auch als Autonomie bezeichnet wurde. Das heißt, die Lohnforderungen werden autonom von der Kapitalentwicklung. Man orientiert sich nicht mehr, also was ja heute gang und gäbe ist, geht es der Firma schlecht, dann müssen wir halt auch ein bisschen Lohn verzichten und so weiter. Wir sitzen alle in einem Boot. Und da wird ganz explizit gesagt, nein, dieser Produktivitätsdeal wird aufgekündigt. Und insofern konnte in dieser historischen Phase auch tatsächlich, konnten die Lohnkämpfe zu einem Element der Homogenisierung, der Entwicklung oder Überwindung von Spaltungen werden. Ja, soweit also zu den grobes Bild dieser Kämpfe, vor deren Hintergrund oder im Zusammenhang mit denen sich dann so eine politische Strömung herausbildet, die im Nachhinein als Operaismus bezeichnet wird. Als die Leute da angefangen haben, das neu zu diskutieren, bestimmte alte Vorstellungen der Kommunisten und der Sozialisten in Frage zu stellen, die haben sich nicht als Operaisten bezeichnet, sondern Operaismus war eigentlich ein Schimpfwort. Ja, das war eine Fremdzuschreibung. Man hat denen vorgeworfen, das ist, also ihr kennt ja vielleicht bei Lenin was tun irgendwie, diesen Vorwurf irgendwie der nur trade unionistischen und nur an den Arbeitern orientierten Politik. Lenin sagt da ja in was tun irgendwie, Arbeiter können aus ihren eigenen Kämpfen heraus sozusagen nie so ein rein gewerkschaftliches Bewusstsein überwinden. Da muss dann die Partei kommen und ihnen was beibringen. Und insofern war das erstmal sozusagen, das hatte das so den Klang, ihr seid das Arbeitertümelei, was ihr betreibt, das können wir nicht ernst nehmen. Ihr vergesst ja ganz irgendwie, dass eure Aufgabe als Kommunisten oder Sozialisten ist, den Arbeitern das richtige Bewusstsein beizubringen, zu dem die aufgrund ihrer Blödheit nicht selber kommen können. Ist aber dann sozusagen nachher, aber hat es sich dann halt sozusagen auch als eine Beschreibung eingebürgert. Das Zweite, was wir im Auge behalten müssen, es gibt nicht den Operaismus. Es gibt, ich würde eher sagen, man kann es grob unterschreiben in drei Phasen. Es gab das, was ich als den frühen Operaismus bezeichne, in diesen Jahren 1960 bis 1965. Das waren die Leute, die bei diesen beiden Zeitschriften Quaderni Rossi und Classe Operaia mitgemacht haben. Classe Operaia entsteht aus der Spaltung der Quaderni Rossi eben wegen Piazza Statuto, weil man sich nicht mehr einig wird, wie man sich zu diesem rebellischen, jugendlichen, proletarischen Subjekt verhält. Und einer der Gründungsväter von Quaderni Rossi, Panzieri, der sich dann auch eher kritisch über Piazza Statuto geäußert hat, der macht Quaderni Rossi noch ein bisschen weiter und andere Leute, vor allen Dingen Romano Alcati und Mario Tronti, machen eine neue Zeitschrift, Classe Operaia. Die zweite Phase, wo dann im Grunde dieser frühe Operaismus definitiv aufhört, könnte man als politischen Operaismus bezeichnen. Das ist der heiße Herbst 69, stellt alle vor die Frage, wie geht es jetzt weiter? Im Nachhinein würde ich eher sagen, der heiße Herbst 69 war ein Endpunkt, weil da, ab da die Kämpfe in der Fabrik nicht weitergegangen sind. Das hat sie zwar noch gegeben, aber es entwickelt sich keine Offensive mehr und es entstehen dann Parteiprojekte, also politische Projekte, und die Leute wie Toni Negri zum Beispiel, die eben aus dieser operaistischen Tradition kamen, forcieren dann diese politischen Projekte, aber man muss eigentlich auch sagen, dass damit zunehmend die Fabrik wieder aus dem Blickfeld gerät. 1977, das können wir jetzt aber heute nicht ausführlich behandeln, gibt es eine sehr interessante Jugendbewegung in Italien, Stadtindianer. Das wird übrigens auch hier in dem Buch Die Goldene Horde ausführlich dargestellt, neues Subjekt. Und im Kontext dieser neuen Bewegung versuchen einige Leute, eben vor allen Dingen als Sprachrohr Toni Negri, quasi ihre Theorie auf dieses neue Subjekt anzupassen. Sie sagen, der Massenarbeiter ist vom gesellschaftlichen Arbeiter abgelöst worden. Das will ich jetzt alles hier nicht behandeln. Aber das ist sozusagen oft, wenn heute von Operaismus gesprochen wird, wird eigentlich dieser Postoperaismus gemeint, weil man muss auch sagen, also so richtig wahrgenommen worden ist, auch sagen wir in der akademischen Welt oder so, dieses Phänomen Operaismus eigentlich erst, nachdem Toni Negri dann mit Michael Hart diese Bücher Empire, Multitude und so weiter geschrieben hat und das so ein gewisser theoretischer Hype für eine gewisse Zeit wurde. Ich will jetzt im Grunde eigentlich mich vor allen Dingen auf diese frühe Phase beziehen, die eben im Kontext auch dieser Klassenkämpfe steht. Auch dazu ein paar Literaturhinweise. Also eine ganz gute Zusammenfassung, die auch auf Deutsch übersetzt worden von dem Australier Steve Wright, der aber auch sehr viel Kontakte hatte nach Italien. Das heißt, den Himmel stürmen, eine Theoriegeschichte des Operaismus. Ist auf jeden Fall sehr, sehr ausführlich und beschreibt auch ein bisschen die sozialen Hintergründe, aber es ist schon richtig, das eine Theoriegeschichte zu nennen, aber daraus erfährt man sehr viel. Es gibt ein etwas älteres Buch, eine Doktorarbeit von Wolfgang Grieland, der sich auch sehr verdient gemacht hat, weil er ab Ende der 70er, Anfang der 80er viele italienische Texte aus dieser Strömung ins Deutsche übersetzt hat. Wir haben im Vergleich zum Englischen oder so, haben wir wirklich den Vorteil, dass es sehr viele Texte in Übersetzung gibt. In England wird zwar viel im angelsächsischen Raum wird zwar viel über Operaismus geredet, aber die Textbasis, also an wirklichen Texten, ist eigentlich viel dünner da. Zum Beispiel das wichtige Buch von Mario Tronti, Arbeit und Kapital, ist bis heute nicht vollständig auf Englisch übersetzt. Den Rieland, der ist natürlich vergriffen, aber ich glaube, den kriegt man irgendwo im Internet oder antiquarisch oder in Bibliotheken. Es gibt einen sehr prägnanten, ziemlich guten Artikel von Wildcat, Renaissance des Operaismus, findet er im Internet, der das ziemlich gut zusammenfasst, an manchen Punkten sogar teilweise besser als das Buch von Steve Wright. Und wie gesagt, die Goldene Horde behandelt auch diese Phase des Operaismus. Was ihr euch an Texten angucken könnt, wenn ihr sozusagen die Leute selber lesen wollt, es gibt einen Sammelband, Spätkapitalismus und Klassenkampf. Das sind so ein paar der wichtigsten Artikel aus dieser Zeitschrift Quaderni Rossi, übersetzt, schon 1972 rausgekommen. Wie gesagt, Wolfgang Grieland hat diese andere Übersetzungen gemacht und insbesondere von Romano Alcati, Klassenanalyse als Klassenkampf, Arbeiteruntersuchungen bei Fiat und Olivetti. Ich denke, es sind sehr wichtige Texte, aber sie sind ein bisschen schwer zu lesen. Sie sind ein bisschen kryptisch manchmal. Aber wer sich wirklich mal genauer sozusagen mit der Theoriegeschichte beschäftigen will, da ist das sehr interessant, zumal man da auch sieht, wie gründlich die zum Beispiel das Kapital von Marx gelesen haben. Das hatte ja damals niemand gelesen und was sie darin gefunden haben. Das Buch von Mario Tronti, Arbeit und Kapital, gilt so ein bisschen so als das Standardwerk. Mario Tronti gehörte auch zu den Leuten, die Classe Operaia gemacht haben. Er ist allerdings relativ schnell wieder zurück in die kommunistische Partei gegangen. Und ich sage mal, es ist ein bisschen, er versucht sehr, sehr nah an Marx die Thesen des Operaismus zu entwickeln, aber es deutet sich da schon die Gefahr an, dass es so ein bisschen philosophisch universelle Thesen werden, wobei es zunächst mal eigentlich im Grunde Versuche waren, theoretisch die Besonderheiten dieser neuen Klassenkämpfe zu erfassen. Bei Romano Alfati, der ist 2010 gestorben, von dem findet ihr auch noch ein paar weitere Übersetzungen auf der Webseite von Wildcat. Ja, nur mal kurz, so einige der wichtigsten Figuren, auf deren Namen man immer stößt, quasi der Gründungsvater von Valerio Rossi war Raniero Panzieri, kam aus der Sozialistischen Partei, hatte Erfahrungen mit Landarbeiterstreiks in Süditalien gemacht. Also er war immer ganz nah dran sozusagen an den Kämpfen. Das hat ihn auch frustriert, weil wenn er da zum Beispiel die Landarbeiterkämpfe in Süditalien unterstützt hat, das hat die Partei nicht interessiert. Das waren ja keine politisch wichtigen Kämpfe. Das waren und er hat, deswegen habe ich auch bewusst das Bild zusammen mit seiner Frau Pukki Saja reingesetzt, weil sie haben zusammen später sehr viele Texte zum Beispiel von Marx ins Italienische übersetzt, die es damals noch nicht gab, weil Pukki konnte halt, sie lebt heute glaube ich sogar noch, sie ist Übersetzerin von Deutsch und Italienisch. Danilo Montaldi, ist ein Tippfehler drin, sorry. Er ist sehr wichtig, er ist hier nicht so bekannt, aber es ist jemand, der schon früh ethnografische Untersuchungen, Forschung gemacht hatte, Interviews mit Leuten, auch mit den Migranten Interviews gemacht hat, zur Frage auch des Rassismus und so weiter. Er war ein ganz wichtiger Stichwortgeber für diese Phase. Mario Tronti habe ich schon erwähnt, der lebt auch noch, tritt auch manchmal noch politisch auf. Toni Negri kennt ihr auch. Wie gesagt, Romano Alcati finde ich einen der spannendsten Theoretiker, ist aber am wenigsten bekannt hier. Der ist 2010 gestorben. Sergio Bologna kennt ihr vielleicht von einigen Aufsätzen. Er hat ziemlich gute Sachen über die Geschichte auch des Operaismus geschrieben. Das nur zu einigen der Figuren. Es waren auch einige Frauen bei Quaderni Rossi. Und es gibt heute, also wie gesagt, das ist dann in Deutschland nicht mehr so verfolgt worden, aber es gibt zum Beispiel in Italien ein Buch, das heißt Futura Anteriore. Da sind ganz, ganz viele Interviews, lange Interviews mit Protagonisten dieser Zeit drin und es gibt mehrere gründliche Studien auf Italienisch mittlerweile dazu. Ich will jetzt nochmal kurz auf die Besonderheiten der theoretischen Entwicklung eingehen. Die Operisten selber, oder Toni Negri hat das mal im Interview so auf den Punkt gebracht, sprechen davon, dass es sozusagen drei Quellen für sie gab. Das eine war, Marx zu lesen oder besser gesagt, Marx überhaupt mal zu lesen, weil Marx war natürlich für jede kommunistische Partei ist das immer ganz wichtig, aber das Kapital, die Kritik der politischen Ökonomie und insbesondere was Marx im Kapital über Fabrik und Maschinerie und Klassenkampf schreibt, das hat eigentlich, muss man sagen, niemand wahrgenommen. Das ist ja auch heute noch ein Problem. Oft ist dann so die Vorstellung, das Kapital ist irgendwie ein Buch über die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten eines im Selbstlauf sich entwickelnden Kapitals. Wenn man aber genau reinguckt, das haben die Leute damals getan, finden wir da ganz andere Sachen. Das Zweite war, das war ein kritischer Gebrauch der Industriesoziologie. Das war damals was ganz Neues und es war eine Herausforderung für Marxisten. In den USA hatten in einem anderen Kontext bürgerliche Soziologen, waren in die Fabriken gegangen und hatten Untersuchungen angestellt. Diese berühmten Elton Mayo ist so der Name, Hawthorne-Untersuchungen. Das war eine völlig neue Herangehensweise und das Spannende war, jetzt auch für Marxisten oder Linke, dass sie darauf gestoßen sind, dass die Organisation innerhalb der Abteilungen, wie die Leute zusammenarbeiten, gar nichts damit zu tun haben muss, wie der Plan vom Kapital und wie die Organisation von oben aussieht, sondern dass sich da informelle Strukturen bilden und dass auch für die Produktion das wichtig ist, Dass also diese ganze Fassade von Rationalität, die aufgebaut wird, von wegen durchgeplant und so weiter, dass die eigentlich gar nicht stimmt, sondern es so eine untergründige, erstmal unsichtbare, informelle Organisation gibt, die das Ganze am Laufen hält. Heute würden wir sagen, das ist ja eigentlich nicht so überraschend, weil jeder, der sich ein bisschen mit Klassenkampf beschäftigt, hat ja schon mal was von Dienst nach Vorschrift gehört. Und Dienst nach Vorschrift, das heißt ja, dass du genau das tust, was man dir sagt. Ja? Und das ist die beste Methode, jeden Laden Land zu legen. Ja? Wenn du genau das tust, was die Chefs von dir wollen, das wisst ihr aus jedem Büro, aus jedem Krankenhaus, aus jeder Fabrik, dann bricht die Sache meistens schon nach wenigen Stunden zusammen. Das heißt also, das war aber theoretisch nicht reflektiert und jetzt kamen also bürgerliche Soziologen und haben das angefangen zu reflektieren als ein Problem, wie man natürlich in dem Interesse, wie man die Produktivität und den Profit steigern kann. Und das ist dann zunächst von Leuten in den USA wahrgenommen worden und dann über andere, komme ich auch nochmal gleich, hat es darum Diskussionen gegeben. Das war also auch ein wichtiger Anstoß. Und das Dritte war, dass sie selber versucht haben, Untersuchungen zu machen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Heute ist das immer so ein Schlagwort, militante Untersuchung. Erstmal haben sie es nicht so genannt. Sie nannten es Konrad Czerka. Also dieser Begriff militante Untersuchung ist eine Erfindung von deutschen Übersetzern im Umfeld von dieser Gruppe Wildcat, die irgendwie abends mal bekifft überlegt haben, wie kann man das irgendwie anders übersetzen? Weil wir hatten damals ein anderes Problem. Kennt das vielleicht, wenn ihr Soziologie studiert oder sowas, empirische Sozialforschung, teilnehmende Beobachtungen macht ja heute jeder. Ja, das ist en vogue. Und das hatte natürlich überhaupt nichts mit teilnehmender Beobachtung zu tun, sondern es war eine politische Intervention. Ja, Al-Khati hat gesagt, wir haben doch nicht mit jedem Arbeiter geredet und Fragebögen gemacht. Das haben sie auch gemacht. Nein, die These war, dass sich aufgrund der Struktur der kapitalistischen Produktion, also aufgrund der Widersprüchlichkeit von Vergesellschaftung und Atomisierung, das, was der Marx also auf einer abstrakten Ebene als den Fetischcharakter des Kapitals beschreibt, und dem liegt ja nach Marx eben die verdrehte Vergesellschaftung, die entfremdete Vergesellschaftung der Arbeit zugrunde. Und die These von den Leuten war, dass sie gesagt haben, da müssen ja gesellschaftliche Kerne entstehen. Das heißt, sie sind im Grunde in die Fabriken gegangen oder zu den Fabriken hingegangen und haben nach den Netzen gesucht, nach den politischen Kernen, nach den ersten Anzeichen einer irgendwie kollektiven Unruhe. Ja, es war ein politisches Projekt, sie haben dazu auch Fragebögen gemacht, aber sie haben auch Flugblätter verteilt, sie haben gesagt, auch ein Streik ist Teil so einer Konrad-Czerka, weil man in dem Streik ja auf einmal ganz neue Sachen sieht. Gut, also weil man das jetzt Konrad-Czerka, das heißt eben so Mituntersuchung, das hätte dann so geklungen, die teilnehmende Beobachtung, weil das blöd war, hat man es dann halt Militantuntersuchung genannt, aber das ist jetzt auch ein bisschen momentan ein bisschen aufgeblasen in der ganzen Debatte und so wie damit umgegangen wird, also im Moment ist das gerade so an Kunstakademien in Europa sehr en vogue, irgendwie von Militantuntersuchung zu reden, das nimmt dem aber eigentlich sozusagen den politischen Stachel, den es damals hatte. Und was natürlich jetzt auch noch sozusagen ein vierter Punkt, den ich jetzt nochmal hinzugefügt habe, was uns auch klar sein muss, das Ganze hat natürlich von Anfang an in einem auch internationalen Rahmen stattgefunden. Die standen ja nicht außer der Welt. Also die Leute, die da unterwegs waren, um sozusagen radikale Politik, marxistische Politik zu erneuern, die hatten die Debatten um die kritische Theorie, Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer verfolgt, kannten auch die schon in den 20er und 30er Jahren die ersten Anläufe eines undogmatischen Marxismus bei Georg Lukács und Korsch. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, also der natürlich die ganze Phase zwischen den 20er Jahren und 45, das muss man einfach sagen, hat ja eine ganze Generation von Intellektuellen, von linken Intellektuellen ausgelöscht, im Krieg, in den KZs und sonst wo. Da war eine gigantische Lücke entstanden Und es gab eben ganz, ganz wenige, die noch aus so rätekommunistischen Traditionen übrig geblieben waren. Es gab Leute, die zunächst Trotzkisten waren, also dadurch Antistalinisten, sich aber dann auch von Trotzki gelöst haben. Dazu gehörten zum Beispiel so Leute wie Cornelius Castoriadis. Und er und andere haben diese Zeitschrift Socialisme et Barbarie in Frankreich gemacht, die von 49 bis 67 erschienen ist. Und das auch das war ein ganz wichtiger Stichwortgeber für die Operaisten, Socialisme et Barbarie, weil die in ihren Analysen als erste sozusagen diese neue amerikanische Industriesoziologie auch kritisch ausgewertet hatten, an der anknüpften. Es gab auch persönliche Kontakte und zum Beispiel, vielleicht sagen euch diese Namen, Vasile James und Raja Dunajewskaja, die so eine auch aus dem dissidenten Trotzkismus hervorgegangene kleine Gruppe in den USA hatten, die standen auch teilweise in Kontakt mit diesen Leuten. Also es ist eine Debatte, wahnsinnig marginal, wahnsinnig klein, ist damals von keinem wahrgenommen worden. Die Leute von Socialisme und Barbarie haben das mal so beschrieben, die haben 67 die Zeitung eingestellt und dann kam 68 der Pariser Mai irgendwie und auf einmal wollten alle diese Zeitschrift haben und sie hatten noch so ein paar Exemplare im Keller, unverkäuflich bis dahin und auf einmal hat man sich darum gerissen. Also zu der Zeit, als sie das gemacht haben, waren alle diese Menschen ziemlich einsam, muss man sagen. Ja, soweit also zu den Hintergründen. Nee, das überspringe ich jetzt mal. Also vielleicht mal ein Zitat von dem Herausgeber Claudio Pozzoli, der diese Schriften, diese Übersetzung von den Quaderni Rossi herausgegeben hat. Er sagt, zentral für die theoretische Arbeit der Gruppe ist nicht nur eine erneute Lektüre des Marx'schen Werkes, das in der ideologischen Tradition der italienischen Arbeiterbewegung hauptsächlich als Methode für eine realistische Auffassung der Geschichte oder als Philosophie verkürzt aufgenommen wurde. Vielmehr geriet nun die Kritik der politischen Ökonomie, also das Hauptwerk von Marx, das Kapital, zum Angelpunkt der Marx-Rezeption. Das Kapital wird zum ersten Mal in Italien gelesen. Dem Kapital und den Grundrissen werden die Interpretationskategorien für eine Analyse der italienischen Gesellschaft in revolutionärer Absicht entnommen. Das ist vielleicht auch so ein Sonderfall, weil es hat natürlich überall, so um 68 herum, hat es angefangen, dass man wieder Marx gelesen hat, das Kapital gelesen hat. Hier in Deutschland spricht man ja auch von der sogenannten neuen Kapital- oder neuen Marx-Lektüre. Das waren oft ziemlich akademische Übungen oder es blieb auf so einer philosophischen Ebene. Also das gerade, sagen wir, in Deutschland ist so ein Paradebeispiel. Da hat man sich dann immer nur darüber unterhalten, wie viel Einfluss Hegel auf Marx hatte oder nicht. Aber da ging es um Gottes Willen nicht um Klassenkampf. Ja, zumal, das ist natürlich auch, ich weiß nicht, ihr seid jetzt hier Frankfurt, aber ihr kennt ja vielleicht die ganzen Geschichten irgendwie, dass sozusagen unter den Adorno-Schülern gab es halt welche, die wirklich was wollten, so wie Hans-Jürgen Krahl, der relativ früh gestorben ist. Und es gab halt andere wie Helmut Reichelt und Hans-Georg Backhaus, die dann zwar irgendwie theoretisch viel gemacht haben, aber nicht politisch unterwegs waren, sondern dann relativ schnell in die Sozialdemokratie eingetreten sind. Und das heißt, also dieser sozusagen, das, was es an Ansatzpunkten sowas wie Krahl gegeben hat, die jetzt hätten politisch, mit der politischen Intention über Marx diskutieren wollen, das ist dann auch in Deutschland minoritär geblieben. Ganz kurz, ist die Heizung eigentlich an? Könnt ihr die hochdrehen? Oder? Also, dass dieses Gerät hier steht, scheint ja eher dafür zu sprechen, dass sie nicht funktioniert. Im letzten Winter ging sie auf jeden Fall. Ich meine. Ja, ich will jetzt im Grunde diesen einen Strang ein bisschen noch erläutern, kommen dann auch zum Schluss. Also, sie Sie lesen das Kapital, und das Interessante ist jetzt, auch so, nochmal im Vergleich zu anderen Erneuerungen der Marx-Lektüre, was Sie im Kapital finden. Das eine, das ist das Interessante, Sie finden im Kapital eine Theorie des Klassenkampfs. Es ist eben nicht einfach so, dass da Gesetze eines in sich selbst kreisenden Dings namens Kapital entwickelt werden, sondern wenn man es genau liest, versucht der Marx da genau das, was wir als Kapital bezeichnen, als eine Subjekt-Objekt-Verkehrung zu dechiffrieren, zu zeigen, dass das Kapital nichts anderes ist, als die als Ding erscheinende Gesellschaftlichkeit und Produktivkraft der kollektiven Arbeit. Dass da also eine Verkehrung, er nennt das Subjekt-Objekt-Verkehrung, stattfindet, und deswegen benutzt er auch diese Metapher des Fetischs, um das den Leuten zu veranschaulichen. Und das heißt aber, dass sozusagen dass der Antagonismus im Kern des Kapitals bleibt. Also wenn ihr euch den ersten Band des Kapitals mal durchlest, dass im Zentrum dieses Bandes steht der vierte Abschnitt, der heißt irgendwie die Produktion des relativen Mehrwerts. Und da geht es darum, wie das Kapital überhaupt nur existieren kann, wenn es permanent die Produktion revolutioniert, verändert, um die Mehrwertproduktion auszuweiten. Der Kapitalismus kann nur als dynamisches System existieren, und im Zentrum dieser Dynamik steht das Problem, wie bringe ich die Leute ans Arbeiten? Ja, das ist das Grundproblem, weil das ist einfach das Grundproblem, das kennt jeder von euch. Die Arbeitskraft verkaufen, also zur Lohnarbeit gehen, ist die eine Sache. Dann wirklich arbeiten ist eine andere. Weil jeder von euch, der schon mal irgendwo gejobbt hat, kennt das. Man macht einen Arbeitsvertrag, so viel 10 Euro die Stunde kriegst und so weiter. Dann wirst du irgendwo hingesetzt, im Büro, in Lager oder sonst wo. Ja, was tust du als Erstes? Ja, doch nicht arbeiten, sondern du checkst am Computer deine Mails oder redest mit den Leuten oder irgend sowas. Sie müssen also schon was tun, dass du dann auch wirklich arbeitest. Und das ist dem Marx klar, das ist sozusagen das Transformationsproblem, die Transformation von Arbeitskraft in lebendige Arbeit, die ergibt sich nicht von selbst. Daran erinnert uns der Marx immer wieder im Kapital, dass er sagt, es reicht nicht, die Leute zu zwingen, dass sie ihre Arbeitskraft verkaufen. Das hat auch eine Vorgeschichte, dass man ihnen erstmal das Land wegnimmt und so weiter, aber das reicht nicht, sondern es bedarf eben spezifischer Methoden, eines spezifischen Kommandos, was Marx dann als despotisch darstellt. Es bedarf einer bestimmten Arbeitsteilung, es bedarf einer bestimmten Maschinerie, die uns zum Arbeiten bringt. Und das sehen Sie da. Und also Mario Tronti hat es so auf die Formel der kopernikanischen Wende gebracht. Er hat gesagt, im Vergleich zum orthodoxen Marxismus müssen wir das Verhältnis von Arbeit und Kapital umdrehen. Von Arbeiterklasse und Kapital umdrehen. Im orthodoxen Marxismus ist es so, das Kapital folgt irgendwelchen selbstständigen Gesetzen, irgendeiner Gesetzmäßigkeit, kommt dadurch ab und zu mal in eine Krise, und das betrifft dann die Arbeiter, und dann fangen die an zu kämpfen. Und Tronti sagt halt, nee, es ist genau umgekehrt. Die Kämpfe sind das, was das Kapital vorantreibt. Und das Kapital ist sozusagen immer in der defensiven Position, entwickelt sich aber dadurch weiter. Du hast es angedeutet, darüber können wir diskutieren. Die Gefahr, dass man daraus eine philosophische Theorie macht, sehe ich auch. Aber es gibt ja Versuche im Anschluss an diese operistischen Überlegungen, das als eine historische Theorie zu entwickeln. Giovanni Arrighi und solche Leute haben das versucht, da könnte man ja drüber reden. Aber entscheidend ist natürlich, interessant ist natürlich schon auch die Frage, wie wir sozusagen das Kapital lesen. Ja, was finden wir da, oder wie verstehen wir diese Theorie der relativen Mehrwertproduktion? Darüber gibt es auch einen Streit. Aber ich denke schon, einige Gründe sprechen dafür, dass Marx selber das tatsächlich so gesehen hat. Das Zweite, was Sie im Kapital finden, was lange, quasi 100 Jahre nachdem das Kapital erschienen ist, sind jetzt ja 150 Jahre dieses Jahr genau, dass zum ersten Mal der Mann sein Buch da rausgebracht hat, was aber für 100 Jahre völlig völlig ausgeblendet wurde, ist, dass es sehr wohl im Kapital eine Kritik bürgerlicher Rationalität gibt. Sehr wohl eine Kritik von Maschinerie. Also das Marx ja versucht zu zeigen, wie eine bestimmte Konfiguration von Maschinerie und Arbeitsteilung und Kooperation in einem systematischen Zusammenhang zum kapitalistischen Verwertungs- und Ausbeutungsprozess steht. Dass also Technik nicht einfach was Neutrales ist, sondern dass es da eine Verbindung gibt. Und das greifen die Operaisten auf, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser Planungseuphorie und in der Vorstellung auch der Kommunisten und Sozialisten, wir müssen nur an der Regierung beteiligt werden, wir helfen dann, dass die Produktivität sich noch besser entwickelt und dann kommen wir quasi automatisch in den Sozialismus. Dagegen wollen sie Argumente ins Feld führen und zeigen, dass das überhaupt kein Weg in den Sozialismus ist. Ja, deswegen Kritik der Planung. Das ist natürlich auch deswegen, also einmal wegen diesen ganzen Planvorstellungen damals wichtig und dazu kommt natürlich auch die neue Diskussion über die Sowjetunion und die sozialistische Planwirtschaft, weil wenn es da zu solchen Aufständen wie 1856 in Ungarn, in Polen und so weiter kommt, dann heißt es ja, da gibt es auch noch Klassenkämpfe. Und dann richten sich die Klassenkämpfe gegen den Plan, wenn das eine Planwirtschaft ist. Das heißt, der Plan, die Planung heißt nicht, dass es keinen ausbeuterischen oder sogar kapitalistischen Charakter hat. Ja. Und deswegen gucken Sie nochmal genau ins Kapital rein. Da gibt es zwar auch so Sätze irgendwie, die man so lesen kann, im Gegensatz von anarchistischem Markt und geplanter Produktion. Das ist ja eine Sozialdemokratie und später bei den in der zweiten und auch dritten Internationale immer so gelesen worden, irgendwie, also Planung ist per se gut und die müssen wir weiterentwickeln und insofern können wir ja eigentlich schon an der kapitalistischen Fabrik ansetzen, weil die ist ja schon geplant. Und sie machen eher so Argumente aus dem Kapital stark, wo gesagt wird, nein, der Plan ist Despotie. Und der eigentliche Gegensatz ist die Despotie des kapitalistischen Plans gegen die Bedürfnisse und Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter. Da wird also sozusagen ein anderer Widerspruch aufgemacht als im orthodoxen Marxismus. Was dann noch ganz interessant ist, Sie finden auch eine Theorie der Klassenzusammensetzung, weil wenn ihr euch mal genau vor allen Dingen das 11., 12. und 13. Kapitel im ersten Band durchlesen, wo es also um die Kooperation, die Arbeitsteilung, also die Organisation der Fabrikarbeit und die Maschinerie und die Fabrik geht, klingt es zwar manchmal so, als hätte Marx da auch so eine Vorstellung von technologischer Unterwerfung, also es gibt da so etwas unglückliche Formulierungen, wie der Arbeiter wird zum Anhängsel der Maschinerie und so weiter, das ist dann so ein bisschen so diese üblichen technologischen Dystopien, die wir heute auch gerade wieder haben. Aber wenn ihr mal genau reingeht in den Text, sagt Marx immer, das steht in einem Kontext zu, wie nennt er das, einer der eigentümlichen Zusammensetzung des Arbeiterkörpers aus Jung und Alt, aus Mann und Frau. Es bedarf einer Hierarchisierung von Aufsehern, Oberaufsehern. Das alles diskutiert er sehr genau und sagt nur in diesem Kontext einer hierarchisierten, der Rückgriff eben auf sexistische Spaltung und so weiter gestalteten Belegschaft gelingt es, dem Kapital, sich diese Produktivität der gesellschaftlichen Arbeiter zu unterwerfen, also uns auszubeuten. Und da sehen Sie Ansatzpunkte und das hat dann weitreichende Konsequenzen bei Ihnen, weil Sie den Begriff der Klassenzusammensetzung als Alternative zum Begriff des Klassenbewusstseins ins Spiel bringen. Traditionellerweise im orthodoxen Marxismus oder bei linken Parteien ist da sozusagen Klassenbewusstsein, das ist irgendwie so das Gütezeichen irgendwie für eine richtige Arbeiterklasse. Meistens ist es dann in leninistischen oder stalinistischen Konzepten auch so, dass das Bewusstsein den Leuten von außen beigebracht werden muss. Also es sind so typische bürgerliche Bildungsromanvorstellungen. Und bei den Operaisten, also durchaus auch auf einem relativ hohen philosophischen oder erkenntnistheoretischen Niveau, wird gesagt, nee, wir müssen die Subjektkonstitution müssen wir auch materialistisch zusammenbringen mit der Struktur der Produktion. Das heißt, ich kann nicht mehr sozusagen eine Konstitution jetzt rein ideell vorstellen, quasi wie in einer Schulklasse, was ja übrigens auch eine Illusion ist, weil da wird ja ein ganz anderes Subjekt konstituiert. Aber das ist also die Vorstellung. Und Sie sagen, entscheidend ist, wie sich in den Klassen durch die Klassenzusammensetzung und durch die Zusammenhänge in der Produktion eben ein kollektives Bewusstsein entwickelt. Und das ist nicht was Abgetrenntes, was von einem Stellvertreter einer Avantgarde-Partei dann irgendwie reingetragen werden kann. Und das versuchen Sie eben über diese Theorie der Klassenzusammensetzung weiter zu entwickeln. Ja, und was eben auch, also Mario Tronti spricht von der Strategie der Verweigerung und dass eigentlich das Zentrum der Kampf gegen die Arbeit steht, oder Tronti sagt auch so, das Entscheidende ist die entscheidende Dimension des Klassenkampfs ist, dass die Arbeiterklasse gegen sich selbst kämpft, nicht gegen das Kapital. Und das ist ein ganz wichtiger und interessanter Punkt, weil wenn ich diese Fetischtheorie von Marx ernst nehme, dann ist es ja nicht so, als ob das Kapital jetzt irgendwie das ganz Fremde irgendwie, sozusagen die fremde Macht ist, die von einem anderen Stern kommt, sondern es ist ja die entfremdete eigene Macht. Und wir produzieren sie jeden Tag. Ja, also ich sage mal, das gilt sowohl auf der Ebene der Produktion, aber es gilt ja auch schon auf der Ebene der basalen Formen kapitalistischer Vergesellschaftung, also Ware und Geld. Du kannst jetzt sagen, okay, Geld ist scheiße und so, war eine blöde Idee von der Menschheit. Was machen wir? Wenn du jetzt sozusagen Geld als was Äußerliches, als eine äußerliche Macht begreifst, dann musst du rumrennen und überall die Banken anzünden und in die Luft sprengen und so weiter, in der Hoffnung, damit das Geld wegzubekommen. Was würde denn passieren, wenn sozusagen die Menschen mehrheitlich auf einmal sagen würden, nö, machen wir nicht mehr, wir benutzen kein Geld mehr. Dann bricht es zusammen. Ja, weil, wie Marx sagt, das Geld eben auch nur eine objektive Gedankenform ist, in der wir unsere Beziehungen als Menschen untereinander regeln. Und wir tun es. Also die Idee bei Marx ist ja zu sagen, Leute, macht euch klar, wir produzieren jeden Tag Geld. Wenn du gleich wieder hingehst und dein Bier für 2 Euro kaufst oder morgen früh die Brötchen, dadurch produzierst du Geld. Diese soziale Form, es ist nicht das Ding. Das Ding ist uninteressant. Aber Geld als Geld und die Macht, die es hat, wird von uns in unserem gesellschaftlichen Kontext produziert. Und so ist es eben auch in der Fabrik. Wir produzieren eigentlich die Macht. Es gab dieses Zitat vorhin von dem Guido Vialle, hat das ja so ein bisschen ausgedrückt. Es ist unsere Angst, es ist unsere Scheu, die Regeln zu verletzen und so weiter. Also daher kommt so diese Betonung oder erstmal diese Überlegung, auch bei Tronti zu sagen, Klassenkampf ist Kampf der Klasse gegen sich selbst, nämlich dagegen, dass wir jeden Tag weiter das Kapital produzieren. Und das heißt dann eben auch, dass sie eine andere Bewertung von Erfahrungen, die dann auch wirklich historisch einfach real waren, machen, wo die Linken sagen, das ist total, also kommunistische Linke und die Parteilinke sagt, ja, wenn die gegen die Arbeit sind, das ist doch Quatsch, was soll das? Also man muss ja arbeiten irgendwie, man kann ja nicht gegen die Arbeit kämpfen. Oder ein interessantes Phänomen, was es wirklich da massenhaft gegeben hat, das sind die Kämpfe ohne Forderung. Das können sich ja heute selbst viele nicht vorstellen. Wir haben angefangen zu streiken und dann ist der Kapitalist halt gekommen, ja, was wollt ihr irgendwie? 1 Euro mehr pro Stunde oder weniger arbeiten? Die haben nichts gesagt. Die haben einfach weiter Karten gespielt oder Fußball gespielt oder was sie halt gerade gemacht haben. Das heißt, es war ihnen genug, einfach nicht zu arbeiten. Die wollten keine Forderung stellen. Und da würden jetzt viele sagen, das ist ja total unpolitisch, das ist ja nicht bewusst, wir müssen jetzt hier ein Gremium bilden und Delegierte und über Forderungen diskutieren und was wir fordern. Und die Operation haben gesagt, nee, warte mal, vielleicht ist das eine viel höhere Weisheit. Weil in dem Moment, wo ich eine Forderung stelle, mache ich ja im Grunde schon das Angebot für eine Einigung. Ja, ich biete sozusagen die Vermittlung an. Aber keine Forderung zu stellen, das heißt, ich gebe Ihnen keine Chance einer Vermittlung. Ich sage einfach, ich behaupte meine Autonomie. Ihr könnt mich nicht kaufen. Und solche Elemente, also es gibt auch Beschreibungen, auch nicht nur in Italien, auch aus ein schönes Buch über die Ford-Werke in Liverpool oder so, wo eben auch einfach solche Kampfformen beschrieben werden. Lordstown in den USA ist ein ganz berühmtes Beispiel. Also wo die Leute einfach anfangen, in der Fabrik zu spielen. In Lordstown, das war so eine Vorzeige-GM-Fabrik, ganz neue Leute eingestellt, junge Arbeiter irgendwie, und die haben dann einfach angefangen, da so Wettbewerbe zu machen irgendwie. In der Motorenabteilung irgendwie hat der irgendwie die meisten Punkte bekommen, der beim Prüflauf als erster den Motor gekillt hat, weil die Drehzahl überrissen war. Also die haben Spiele gemacht, ja, die haben sozusagen, und wenn sie, das ist halt so ein Phänomen, was wir finden in dieser Zeit der Kämpfe, wo die Operisten gesagt haben, ja, da steckt ja im Grunde eine höhere Weisheit drin, als diese ganze penible Forderungsgeschichte, und haben versucht, das politisch auszuloten. So, jetzt will ich auch zum Schluss kommen. Vermächtnis und Erbe, was bleibt? Wir können ja noch diskutieren. Ich habe nur mal versucht, so drei Punkte aufzumachen. Auf jeden Fall gibt es, du hast das schon erwähnt, aber es gibt die Gefahr eben einer philosophischen Verallgemeinerung, dass also nicht mehr unterschieden wird, was sind einfach historische Beobachtungen, was hat vielleicht mal für eine bestimmte Zeit gestimmt, aber woraus können wir auch nicht unbedingt eine universelle Theorie machen. Die müssen wir uns genauer angucken. Also das wäre von meiner Seite aus jetzt eine klare Kritik an dem, was dann später Negri oder eben diese ganze Strömung, die heute als Postoperismus bezeichnet wird, daraus gemacht hat. Das sind teilweise meines Erachtens ziemlich philosophische Theorien oder auch Modetheorien, die eigentlich wenig mit dem zu tun haben, was in der Realität passiert, und die auch gar nicht mehr genau hingucken, was wirklich passiert. Ist auch, dockt dann auch so ein bisschen an diese, sozusagen an diese Kultur, soll man sagen, Kultur der Postmoderne an, wo es in Texten mehr darum geht, möglichst rätselhaft zu schreiben, als irgendwas aufzuklären. Das kennt ihr ja wahrscheinlich. Das ist also das eine, was wir heute haben. Es fehlt eigentlich das, was eine Stärke war, diese Untersuchung der verborgenen Stätten der Mehrwertproduktion. Die Linke weiß heute nichts über die Arbeiterklasse, kriegt dann ab und zu ein paar Reportagen, eigentlich eher von bürgerlichen Journalisten, über das, was bei Amazon mal gerade passiert oder irgendwo anders, wenn dann mal so ein bisschen der Blick darauf fällt. Aber die Linke ist ziemlich weit entfernt. Sag mal, so ein Indiz wäre jetzt, weiß nicht, über diesen Hype bei der Linkspartei um das Buch von Didier Eribon, Rücker nach Reims. Nicht? Das lesen sie alle. Ist ein schönes Buch, aber das ist eben genau im Kontext so, dass der Linkspartei jetzt auf einmal auffällt, wo ein Haufen ihrer Wähler zur AfD überlaufen, dass sie eigentlich den Kontakt sozusagen mit der Arbeiterklasse verloren hat. Aber gut, ich sage das jetzt so gehässig gegen die Linkspartei, aber es betrifft uns natürlich alle ein bisschen, weil wir eben auch nicht mehr wirklich wissen, was da im Proletariat los ist. Dann haben wir auf jeden Fall, da wäre es dann wieder interessant zu gucken, was durchaus am Operaismus sich auch theoretisch in einer anderen Weise, in einer materialistischeren und produktiveren Weise fortgesetzt hat. Wir haben natürlich nach wie vor für jede Revolutionsperspektive das Problem der globalen Dimension, also eines unverändert gigantischen Reichtumsgefälles, was es eben erst seit dem Kapitalismus gibt, und was auch sozusagen alle internationalistischen Perspektiven in Frage stellt, solange das so weitergeht. Wir haben auf der einen Seite eine neue Zyklus von Massenarbeiterkämpfen im Süden, was hier oft gar nicht so wahrgenommen wird, aber gerade auch nochmal nach 2008 hat sich das sehr stark ausgedrückt in diesen neuen Streikwellen in der Autoproduktion in China. Es zieht sich jetzt eigentlich die ganze Zeit weiter durch, das kommt hier wenig an. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber vor Weihnachten letztes Jahr gab es eine große wilde Streikwelle von wilden selbstorganisierten Streiks in Bangladesch in der Textilindustrie, die sich in wenigen Tagen auf Massen eine ganze Reihe von Fabriken ausgeweitet hat. Das sind solche Streikbewegungen, die wir jetzt immer öfter finden. Wo aber, wie gesagt, diese Spaltung auch der Wahrnehmung sehr stark ist. Auf der anderen Seite haben wir hier im Norden, könnte man sagen, immer noch das Problem, dass eben die sozialstaatliche, gewerkschaftliche Regulation und Pazifierung eigentlich oft Klassenkämpfe verhindert oder wenn dann mal irgendwelche Gruppen wenigstens mal zeigen, was Macht sein könnte, auch wenn uns diese Gruppen nicht gefallen, aber wenn sie doch zeigen, es gibt noch Arbeitermacht, letztlich die Piloten hier am Frankfurter Flughafen, dann haben die DGB-Gewerkschaften nichts Besseres zu tun, als ihre Beschäftigten zu Demonstrationen gegen die Streiks aufzurufen. Das ist ein bisschen bizarr, aber das ist eben der Alltag hier bei uns, dass Gewerkschaften auch gegen Streiks demonstrieren. Ja, soweit also erstmal dieser kurze gedrängte Überblick. Wir können über alles diskutieren. Sollen wir eine kurze Rauchpause machen? Dann könnt ihr das vielleicht auch schon mal kurz vordiskutieren. Diskussionsbeiträge. Soll ich auf einzelne Fragen eingehen? Oder? Ich wollte nur mal so kurz, weil du hast vorhin gesagt, diese MSI, der Übersetzer ist soziale Bewegung, italienische soziale Bewegung. Das ist sehr interessant, weil das ist eine untypische Formulierung von den Rechten, so als soziale Bewegung sich präsentiert. Movimento Sociale Italiano. Na gut, bei uns hier sind auch Nationalsozialisten. Ja, ja, ich habe gesagt, dass in Italien war so eine ganze so typische. Also, die Frage berührt natürlich die ganze Konstellation in Italien. Und ich bin ja nur ganz, konnte ja nur ganz am Rande drauf eingehen. Also, wenn ihr nochmal hier guckt, diese Bücher aus dem Leica Verlag, die heißen Verdeckter Bürgerkrieg und Klassenkampf in Italien. Es gibt eine unglaubliche nationalistische Zuspitzung. Es fängt ja schon an, dieser Parteitag in Genua, das ist eine Konfrontation zwischen jugendlichen Proletariern und dem Aufstreben, dem Versuch des MSI, also einer faschistisch-nationalistischen Bewegung, wieder hochzukommen. Und dieser ganz zentrale Begriff für diese ganze Zeit ist im Grunde dieser Begriff Strategie der Spannung. Ich weiß nicht, wie weit ihr den so kennt, oder der ist auch in Deutschland doch in der autonomen Szene so in den 80er, 90ern auch durchaus viel diskutiert worden. Strategie der Spannung, damit meint man, dass verdeckte Organisationen des Staatsapparates Anschläge machen, es hat heftige Bombenanschläge gegeben, die benutzt worden sind, um den autoritären Staat zu stärken. Ja, also es ging, die Drohung eines Militärputsches schwebte immer in dieser ganzen Zeit über Italien. Und ich meine, gut, wir kennen das sozusagen in Deutschland, einigen interessanteren Debatten, zum Beispiel um das Phänomen des NSU, da wird ja schon auch die Frage aufgeworfen, ist das nicht eine staatliche Veranstaltung gewesen, eine sozusagen zumindest vom Staat gesteuerte Veranstaltung, um bestimmte Sachen irgendwie auch durchzuführen. Also das kennen wir im Grunde aus vielen Ländern. In Italien ist es halt sehr weit gegangen. wo auch nachher nachgewiesen wurde, dass der Staat involviert war, dass Geheimdienste involviert waren. Ihr kennt vielleicht die Debatten um diese P2-Loge. Also von daher kannst du sagen, natürlich gab es immer Kräfte, die versucht haben gegen die Klassenkämpfe oder dann vor allen Dingen, als es auch radikale Formen annahm, als der bewaffnete Kampf stärker wurde in Italien, dagegen nationalistischen Machtapparat in Stellung zu bringen. Also das begleitet die Kämpfe von Anfang an. Und wie stark waren die? Wie stark waren die Stimmungen? Ja, wie gesagt, also Historiker gehen davon aus, dass es wirklich kurz vom Militärputsch war oder dass diese Option sozusagen einer militärischen, ja, das war sowieso schon sehr militarisiert, aber nach sozusagen einer offenen militärischen Lösung weiterging. Das gibt bis heute, weiß man nicht, wer Aldo Moro wirklich umgebracht hat. Die eine Theorie, klar, sagt natürlich, der ist von den Roten Brigaden entführt worden und von ihnen hingerichtet worden. Andere sagen aber, er ist im Grunde vom Staatsapparat direkt oder indirekt hingerichtet worden, weil er zu einem historischen Kompromiss mit der kommunistischen Partei bereit gewesen wäre. Und ich meine, das Ganze spielt sich ja im Windschatten vom Putsch in Chile 1973 gegen Salvador Allende ab, also ein Putsch, wo wir heute halt genau wissen, der ist inszeniert worden von den USA und durchgeführt worden. Und das war einfach in dieser ganzen Phase um 68 rum, also im weitesten Sinn von 68, hat es natürlich immer Versuche auch von der Seite des Kapitals, von der Seite der kapitalistischen Staaten gegeben, diese Bewegung irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Und du hast ja dann sozusagen einen ganzen Zyklus von solchen Militärputschen an Punkten, wo die Kämpfe zu weit gehen, wo sie aus dem Ruder laufen oder wo die Hoffnung seitens des Kapitals besteht, mit militärischer Gewalt sie zurückdrängen zu können, von 1973 Chile bis eben 1980 Türkei. Das zieht sich so durch. Wir haben die Militärregierungen in Argentinien, in Brasilien. Das ist eine sehr, einfach muss man sich nochmal klar einfach machen, das ist eine sehr zugespitzte Situation. Das gab so in 77, weil habe ich auch die Frage mit zu politisieren, das gab ein kleines Buchlein, das da drauf war, wie muss sich verhalten im Fall von einer Golpe. Und die PG hatte noch keine von seinen militanten Strukturen, besonders in die, auch in die kleinen Dörfer, so einfach umfunktionieren, was das man macht. Und wann das gibt, das gab die erste Golpe, versucht die Narrage auch von den Dörfern, die Städte bei uns in die Nähe, da sind die Leute in die Nacht weg von den Häusern gegangen. Das war jetzt kein Witz, so die Situation war ziemlich erste und die Frage, da später hat auch welche Rolle auch die Gladio und die Trevi und alle diese Organisierungen, die später auch gekommen, auch eine Rolle gespielt haben, aber es war tatsächlich eine Situation. Und bei den ersten Revolten in den 60er Jahren, da sind auch Partisanen auf die Piazza, weil Tromboni hatte nach dem Krieg erst einmal auf die Masse geschossen und es waren Partisanen drin. Und dann hatte diese Verbindung, die hatte die Politisierung von diesen Jugendlichen auf die Straße auch getrieben, weil ein Teil von den Partisanen waren sie auch die noch nicht die Republikaner erkannt hatten. Und die waren nicht wenige. Mhm. Das gab die Dissidenten-Assoziation von Partisanen und die haben sie aber auch so, deswegen hat eine Rolle gespielt auch in der Form von den Kämpfen, weil man hatte gelernt, was man hatte angefangen zu kämpfen, wie die Partisanen in die Zeit gekämpft hatten. Eine von den ersten Befreiungen von den Brigaden war eine Partisanenaktion, genau wie der Rote, die Befreiung von Kurz. Die haben genau so gemacht und so wie auch in die Stadt, weil die Partisanenkrieg hatte nicht nur in die Berge, die hat auch in die Stadt gefunden. Und dann hatte man damals, hatten sie schon eine Idee, wie das man so organisiert. Und deswegen, diese Wissen ist dahin gegangen. Und diese Wissen haben sie wieder herum, die Partisanen, die Bürgerkrieg in Spanien, zurückgebracht. Und es gab ein Buch, wir haben alle gelesen. Und das war die erste Buch, die Jan geschrieben hatte. Und das war, wie man verhält in die Stadt. Und das hatte geschrieben, nach der Luther King in Spanien. Aber wir haben alle gelesen, das war in die 80er Jahre noch zu finden. Ne? Das ist so ein bisschen diese Tradition, welche Rolle auch dann hat gespielt hat. So. Von was ich mich erinnere, ich war auch sehr jung, aber das kann ich ganz gut erinnern. Also es war ja auch nicht nur das Wissen, sondern es war nach dem Zweiten Weltkrieg in Italien so, dass sie dass die Partisanenbewegung, die Resistenza, so stark war und einen aktiven Anteil an der militärischen Niederlage des Faschismus hatte, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt Sozialismus hier. Ja. Und dann kam eben die Entscheidung oder die Einbindung der linken Parteien und das, die Partisanen wurden entwaffnet. Sie mussten ihre Waffen abliefern. Aber nicht alle haben ihre Waffen abgeliefert, sondern natürlich haben einige die auch irgendwo versteckt und sich gedacht, da passiert nochmal was. Und es gibt ja so Beschreibungen, Schilderungen von Leuten von den Roten Brigaden, die dann im Knast waren in den 80er Jahren, die sagen, wir haben unsere ersten Waffen von den Partisanen bekommen. Ja. Keine Meldung und dann da. Ja, ich wollte ich wollte wissen, das Verhältnis von diesen Bewegungen zum Kommunismus, zum Parteikommunismus untersuchen, sehr gut neu kommentieren. Also das Erste, was ich sagen wollte, ist jetzt mehr oder weniger schon zurechtgenommen, das ist einfach der historische Hintergrund der Kommunistischen Partei Italiens, die wir alle kritisieren werden wollen, kritikwürdig ist und muss eben auch sagen, die ist, hat ihre Stärke erreicht, auch aus dem gesellschaftlichen Einfluss aus dem Partisanenkampf herauskommt und hat diese italienische Republik eben auch als Zeichen des Sieges über den Faschismus gesehen und in gewisser Weise auch geprägt und dann auf eine Weise, die bis jetzt in die Gegenwart angehalten hat, die erst jetzt, also die antifaschistische Grundausrichtung wird erst jetzt wieder abgebaut. Also bei aller Kritikwürdigkeit der Partei, das war auch mit ein Grund, warum die Partei so staatstragend war, weil dieser Staat eben im Selbstverständnis durchaus auch ein antifaschistischer Staat war. Das war, wie sich die Partei sonst verhalten hat, das finde ich, kann man eigentlich auch mit Lenin schon kritisieren, was er über die Zweite Internationale geschrieben hat, trifft in ähnlicher Weise dann auch auf diese Partei, die de facto eine sozialdemokratische Partei war und eben staatstragend und stabilisierend gewirkt hat. Das hätte man auch mit Lenin schon kritisieren können. Dann diese operaistische Bewegung war natürlich in vielerlei Hinsicht sehr sympathisch, aber ich sehe auch die Gefahr, dass sie dann auch einen negativen Fetisch aus der Arbeit gemacht haben. Das heißt, in dem gleichen Maße wie der Parteikommunismus, die Produktivität, das Können, das Wissen, die blauen Anzüge und so weiter fetischisiert hat, hat man dann eben gesagt, ja, das, was in der Fabrik stattfindet, ist eben alles scheiße und Hauptsache, wir machen da nicht mit und dann wird alles besser. Die Bewegung hat, wie es mir scheint, nie wirklich den Blick über den Tellerrand der Fabrik rausgeworfen. Es gab Streiks, es gab revolutionäre Absichten und so weiter, aber alles, was stattgefunden hat, war nur innerhalb der Fabrik, beziehungsweise hat sich an Auseinandersetzungen in der Fabrik entzündet. Und indem man blau macht oder indem man in der Fabrik Scheiß macht, das ist alles schön und gut und lustig, aber zur Revolution kommt man so meiner Ansicht nach nicht und im Kommunismus kann man so auch nicht aufbauen. Es war ja auch ein großes Charakteristikum dieser Bewegung, die Partei und die Idee der Partei zurückzuweisen, beziehungsweise auch mehr auf der Leute, die den Operismus gut finden. Aber de facto hat es ja dann auch eine Partei gegeben. Also in dem Balestrini-Buch sagt man ja auch, steht ja oft auch die Formulierung, die Avantgarden, die Fabrik-Avantgarden. Da ist ja dieses Wort Avantgarde war ja von Lenin geprägt. Und gleichzeitig gab es dann Menschen in dieser Bewegung, die Texte geschrieben haben, die die Texte gedruckt haben, die die Texte verteilt haben. Das war de facto auch eben eine Partei, nur war es eben halt nicht der existierende Apparat namens Kommunistische Partei mit seiner marxistisch-leninistischen Struktur. Nee, also du hast völlig recht, also das muss man auch klar sagen, die historischen Operisten, Leute wie wie Mario Tronti oder Panzeri, das waren durch und durch Leninisten. Und sie wollten am Anfang ja auch gar nicht, die wollten ja gar nicht rausgehen aus der Partei. Das war ja eher gedacht als sozusagen eine Erneuerung. Und es ist halt, man muss das so vorstellen, die sind da in Turin, Mailand und so weiter, in Genua, und die existierenden linken Gewerkschaften, kommunistischen Gewerkschaften, sozialistischen Gewerkschaften haben eigentlich den Kontakt zur Arbeiterklasse verloren und suchen nach neuen Ideen. Das ist vielleicht, kannst du ein bisschen so vergleichen wie heute. Verdi hat den Kontakt zu den Belegschaften verloren, dann stellen so junge Leute aus dem Antifa-Milieu als Organizer. Ja, ist so. Halb Fels ist ja zu Verdi. Und weil sie sich da irgendwie neue kreative Ideen von versprechen. Und so war das damals auch. Also es gab, die waren ja noch weiter Mitglied der Sozialistischen Partei und der Kommunistischen Partei, aber dachten ein bisschen anders. Und es gab eine junge Generation von Gewerkschaftsbürokraten, also die unterste Ebene, Hauptamtliche irgendwie, die wollten wieder irgendwie in Kontakt kommen. Und das hat für eine kurze Zeit, so ich würde mal sagen, so von 1959 bis 1961, also es endet dann spätestens 1962 mit Piazza Statuto, die Möglichkeit einer Zusammenarbeit geboten. Also die ersten Zugangsmöglichkeiten für diese dissidenten Leute in die Fabriken, zu den Fabriken, zu Arbeitern, liefen über eben auch solche gewerkschaftlichen Kanäle, die selber unzufrieden waren. Das waren keine so klaren Frontstellungen. Und von daher war es sowieso erstmal nicht gegen das Konzept der Partei gerichtet. Das ist so die Frage, was dann so theoretisch daraus geworden ist oder wie das verschiedene interpretiert hat. Ich meine, das war auch sehr unterschiedlich. Mario Tronti ist relativ schnell wieder zurück in die kommunistische Partei gegangen, weil er so, ich denke, so genau mit solchen Argumenten, wie du sie jetzt auch gebracht hast, gesagt hat, das ist halt einfach der organische Ort in Italien der Arbeiterklasse. Was bleibt, also nur als Ergänzung noch, aber das müssen wir jetzt auch vertiefen, das ist auch historisch noch nicht so richtig erforscht, was natürlich auch interessant ist, was sozusagen die Traditionslinien der kommunistischen Partei in Italien sind. Ja? Weil das, was du darstellst, man muss es differenzieren, weil, ich sag mal, es kreist um zwei Namen, Gramsci oder Bordiga. Ja. Ja. Bordiga kennt hier keinen Schwein, aber er ist der eigentliche, Amadeo Bordiga ist der eigentliche Gründer der kommunistischen Partei und er war ein sehr unabhängiger Geist, der hat sich auf Kommentarenkongressen noch mit Leuten wie Lenin gestritten oder noch mit Stalin gestritten und ist aber dann, hatte eine sehr radikale Position, auch was zum Beispiel die Isoliertheit von Fabrikkämpfen angeht, die Gramsci ja total abgefeiert hat in der Turiner Rätebewegung und wo Bordiga das scharf kritisiert hat, mit solchen Argumenten, die du auch gebracht hast, dass sozusagen ein isolierter Kampf in der Fabrik nicht weiterführen kann. Und er ist aber, Bordiga ist sozusagen geschasst worden und man hat sich dann Antonio Gramsci so als den Eisheiligen irgendwie der kommunistischen Partei in Italien auserkoren. Und das ist insofern interessant jetzt, was die inneroperaistische oder diese Tendenz zum Operaismus angeht, das ist aber auch in jüngster Zeit irgendwie nochmal aufgezeigt worden von jüngeren italienischen Historikern, dass es sehr wohl bei den Operaisten eine Rezeption von Bordiga gab. Ja. Und das war, also Bordiga war ganz schlimm, das war ein Schimpfwort. Das durfte sie in Italien nicht sagen. Ja. Das ist so, das waren nur noch irgendwelche Sekten irgendwie, ganz, ganz schlimm. Was aber eher so einer Parteilogik gehorchte. Das ist ganz interessant zu sehen. Und weil, was du jetzt sozusagen über diese Fabrikzentriertheit des Operaismus sagst, das ist so ein bisschen so ein Klischee, was im Nachhinein produziert worden ist. Weil das Interessante an der Bewegung, wenn du sie ja anguckst, also ich habe jetzt sozusagen nur über die Fabriken geredet, aber das Interessante ist, es ist eine Bewegung, die weite Strahlkraft in die ganze Gesellschaft hat. Du hättest keine Antipsychiatrie ohne diese Kämpfe. Du hast massenhaft Hausbesetzungen gehabt, du hast diese Bewegung der Selbstreduzierung von Preisen, der erst gleich mitbekommen, vor kurzem ist Dario Fo, gestorben, berühmter Theatermacher in Italien, der mit Franco Rama zusammen so ein Stück gemacht hat, Bezahlt wird nicht. Ja, das war so ein Massenstück, das wurde überall auf den Plätzen gezeigt, irgendwie Bezahlt wird nicht. Also das war keineswegs eine Bewegung, die auf die Fabrik beschränkt war, sondern die in die ganze Gesellschaft ausgegriffen hat. Und das war im Grunde auch diese Sprengkraft. Die Stärke, die Machtposition, die war in der Fabrik. Von da aus, das war die These, von da aus müssen wir das entwickeln. Aber es ging gerade auch, wie gesagt, Panzieri war selbst aktiv gewesen in Landarbeiterstreiks irgendwie im Süden. Ja. Und es ging um die Frage, wie können wir hier so ein System kippen? Ja. Und ich meine, das hätte auch Lenin sofort gesagt, weil ich meine, warum hat er die April-Thesen geschrieben? Weil die blöden Bolschewiki nicht in der Lage waren zu kapieren, wie wichtig die Streiks dieser jungen Frauen in der Textilindustrie in den russischen Industriezentren waren. Und Lenin gesagt hat, ey Leute, guck mal hin, ja, da, die Leute streiten. Und auch wenn die nur so eine blöde Forderung Frieden und Brot ja, haben, das ist revolutionär. Da musste dann erst Lenin kommen und seinen Genossen das verklickern. Also ich glaube, das ist mehr so ein Klischee im Nachhinein. Das wäre jetzt aber auch nochmal eine Frage, wie es weitergegangen ist, weil das Klischee ist auch dadurch produziert worden, dass es dann ja, in dieser Theoriebildung, die Toni Negri und andere betrieben haben, eben der soziale Arbeiter entdeckt wurde. Und da wurde das dann auch benutzt, zu sagen, ja, Fabriken sind nur ein Teil, die sind nicht so wichtig und es passiert irgendwie im Territorium. Aber das ist nochmal eine andere Debatte. Aber ich glaube, also gerade auch wenn du die Sachen also aus der Zeit, frühen Zeit von Tronti und Alcati und so weiter liest, was die reden über die Fabrikgesellschaft. Das ist die These. Die ganze Gesellschaft wird zur Fabrik gemacht, alles. Du hast auch diese Schulkämpfe in Italien, die waren für uns absolut hier in Deutschland in den 70ern und 80ern. Das Hausgartenkämpfe, ja. Die Häuser, die Standesstädte einfach. Genau, es gab massenhaft Hausbesetzungen. Das war der Hammer. Das war für uns vor allem auch beeindruckend in den 70er und 80er Jahren. Ja. Alle da. Ich glaube, Also hier hat sich noch jemand gewöhnt. Ja, nein, ich wollte nur sagen, vielleicht eine Frage auch an mich. Weil diese, was vielleicht viel unterschätzt, vielleicht für uns interessanter wäre, weil diese migrantische Arbeiter, die kamen in Turin, das war wirklich eine andere Welt. Weil noch heute gibt es so einen Unterschied zwischen Norditalien und Süditalien. Und damals konntest du vergleichen, die hier wurden, ich weiß nicht, aber das war wirklich eine ganze Befreiung. Zwei unterschiedliche Kulturen. Und es ist noch heute sehr unterschiedliche Kulturen zwischen Nord und Süd, von Mentalität, die Sprache. So, weil ich in Italien bin, in Kalabrien, ich verstehe nicht ein Wort, weil sie in ihre Dialekte sprechen. Also, das ist so. Das ist wirklich, und das ist diese Dialekt. Und das wäre vielleicht interessanter. Gucke, was für eine Rolle. Das ist ein Aspekt, den ich selber noch nicht mal in Betracht genommen habe. Aber, und dann ist da auch, glaube ich, das, was auch diese soziale Momente, auch viele andere Fragen, Diskussionen gestellt hat. Und auch zum Beispiel in dem Frauenkampf auch eine kleine Rolle. Aber das wäre interessanter, vielleicht auch unter diesen Aspekten, die Operaismus noch mal genau untersuchen und schauen. Hier gibt es noch eine kleine Ergänzung dazu. Ja, ich finde das ganz gut, dass du das nochmal mit diesem Süden und Norden gesagt hast, weil eigentlich, also ich finde, es ist so ein bisschen zu wenig rausgekommen, dass es eigentlich um dieses undisziplinierte Moment ging. Also die Arbeiter im Norden waren sozusagen schon alles Zeitregime in der Fabrik gewöhnt oder sozusagen diszipliniert und die vereinzelten Arbeiter aus dem Süden kommen sozusagen in den Norden und sind nicht Teil dieses Zeitregimes und deswegen gelingt dieser Bruch so. Also sie haben sozusagen keine Familie und sie haben sozusagen nicht die Routine des Frühaufstehens oder also sozusagen um das in dem Bild zu machen. Und das ist eigentlich das Entscheidende so. Und es ist auch kein Zufall, dass die migrantischen Arbeiter die Fortstreiks sozusagen gemacht haben oder dass die tragenden Strukturen der Bildungsstreiks in Deutschland waren, weil es genau die Segmente, die undisziplinierten Segmente der Arbeiterklasse oder Arbeiterinnenklasse waren. Und vielleicht ist sozusagen auch die Übertragung zu heute, müsste man viel mehr nochmal danach Ausschau halten, wo sich das dann sozusagen heute noch verbirgt oder ob es das überhaupt noch gibt oder ob Disziplinierung oder Undisziplinierung. Identität halt heute sozusagen an anderen Orten ist oder verborgen ist. Weil es war ja, also die Undiszipliniertheit war ja auch nicht nur ein Hass auf die Arbeit, sondern der, also bei vor allen Dingen die Verteidigung des Lebens ist es ja so ein bisschen. Also deswegen war es ja auch immer gesellschaftliche Kämpfe, damit ich dir total recht gebe. Ja, also, also noch eine kurze Anmerkung zu diesen gesellschaftlichen Kämpfen, dass ja auch, ich glaube, das war ein Text mit der Befreiung, dass das halt genau ja gar nicht das gefordert wurde, wie die Kämpfe auf die Gesellschaft zu übertragen werden. Ich glaube, was du jetzt angesprochen hast, die Stadtkämpfe, was ja kein Grund so auch so witzige Sachen wie dann irgendwie Strompreiserhöhungen und dann haben die Leute einfach den alten Preis bezahlt und wenn der Strom abgezahlt wurde, haben dann den stabilen Teil oder den Strombetrieb den Strom halt einfach wieder angeschaltet. Oder halt auch leider kostet, wie das irgendwie also ernst genommen, eigentlich ernst genommen und konsequent dann irgendwie gemacht hat, diese Über- Erweiterung auf die auf andere gesellschaftliche Bereiche dieser Kämpfe. Und ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen von dem Historischen auch wecken, das hast du ja eigentlich gerade auch schon ein bisschen angefangen, irgendwie zu, was hat man jetzt eigentlich dann heute noch mit dem Imperialismus irgendwie in den westlichen Staaten oder kapitalistischen Gesellschaften in anderen historischen Situationen, wo vielleicht irgendwie Postautoristen das irgendwie noch affirmativ wenden, indem sie irgendwie sagen, diese Vereinzelung, diese Objektivierung ist irgendwie schon fast der Kommunismus. Und gibt es zum Beispiel konkreter gefragt, gibt es, kannst du vielleicht da irgendwie auch ein paar Namen nennen oder so, von Leuten, die sich irgendwie mit so einer konkreten Zusetzung, Klassenzusammensetzung oder so militanten Untersuchungen befassen? Meine Frage zum politischen Subjekt würde ich auch noch ein bisschen vertiefen, erstmal historisch mal fragen, dann auch, inwiefern sozusagen das gemeint, so habe ich es verstanden gewesen, dass irgendwann sozusagen speziell in der so eine jugendliche, junge, arbeitende Bevölkerung oder Schicht über und ich habe das Gefühl gehabt, du hast es ein bisschen dargestellt, dass das sozusagen die militante die Militanten waren oder die nach vorne gegangen sind. Das würde mich interessieren, zu sagen, wie groß, weil waren es wirklich so der Hauptteil nur Jugendliche? Und dann würde ich auch nochmal, genau, können wir die These auch nochmal fragen, ist es auch wirklich dann, wenn ich so, okay, die haben nicht so viel zu verlieren, weil wenn man Teil der Arbeiterinnen-Aristokratie ist, hat man natürlich ziemlich viel zu verlieren, weil das sind die Sachen, mit denen man, die man, wenn man einfach nicht arbeitet und keine Forderung stellt, dann bedeutet das, dass die Familie auch nichts bekommt. Ne? Und genau, das würde mich noch ein bisschen interessieren. Also sagen, also wie war die Zusammensetzung der Aktivistin damals? Und dann natürlich mit der Frage nochmal zu schließen, naja, wo finden wir denn sowas Ähnliches heute noch wieder? Wo man sagt, mit denen kann man was machen, weil wir mit denen nur gewinnen können. Das ist nicht eine Fail-Themen oder so, geht es mir nicht. Ne? Nee, das sind ein Haufen spannende Fragen. Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Schilderung der Situation. Also was interessant war bei den Leuten aus dem Süden, also das eine ist, du hattest im Norden einen Krieg, was du auch schon, also es war richtig ein System der Apartheid. Die wurden als Erdmenschen bezeichnet und die Siedlung, wo die wohnten, war Korea. Ja? Das war die Begrifflichkeit. Du hattest in Turin in der Innenstadt Cafés, wo Schilder waren, keine Süditaliener erwünscht. Also es war ein Apartheidsregime im Grunde, auch obwohl es ja beides Italiener waren. Das war natürlich, machte das sozusagen noch, aber ich meine, gut, das Apartheidsregime in den USA hat auch funktioniert, obwohl die Menschen da auch alle die amerikanische Staatsbürgerschaft hatten. Also das war eine ganz krasse Situation. Und das Problem der Undiszipliniertheit sozusagen so von dem Hintergrund, von dem bäuerlichen Hintergrund, hat sicherlich, das war eine andere, ein anderes Gefühl nochmal für Entfremdung und so weiter. Aber es hat ja erstmal nicht dazu geführt, dass sie gekämpft haben, sondern ganz im Gegenteil. Das gilt für die kommunistischen Arbeiter, also die aus dem Norden, genauso wie hier, meinetwegen, ich kenne es von Köln fort, die deutschen linken Arbeiter, die haben da die Türken oder bei Fiat die Süditaliener gehasst, weil die Akkorde kaputt gemacht haben, weil die ja kein politisches Bewusstsein hatten und weil die sich, also haben total disziplinieren lassen, quasi mit Methoden, wo man sagen kann, die nahtlos ansetzen konnten an so quasi feudalen Strukturen. Und das ist das zweite Problem. Diese Leute aus Süditalien, die kamen aus einer Region, die unter faschistischer Hegemonie stand. Im Süden haben die, diese Leute, diese jungen Menschen, die dann in den Norden kamen, die haben ein MSI gewählt. Ja, also da kam faschistisches Potenzial, so hat sich das denn, oder ähnlich wurde das ja auch dann meinetwegen hier diskutiert, da kommen irgendwie Leute aus der Türkei oder sonst woher, irgendwie Moslems, irgendwie, mit denen kann man ja nichts machen. Und das ist jetzt die interessante Frage, warum kippt das? Ja? Und an welchen Fragen kippt das? Und da war eine, also es gibt so Überlegungen oder Untersuchungen, dann sind dann auch gemacht worden, warum radikalisieren sich Leute, die also aus quasi Territorien mit einer oder auch einem präfaschistischen Bewusstsein da irgendwie ankommen, radikalisieren sich dann. Und das gesagt worden ist, das hat schon was auch damit zu tun, dass sie im Unterschied zu diesem, du hattest in Süditalien wirklich quasi feudalistische Strukturen, also der Feudalherr hieß da Mafia irgendwie und die politische Struktur war vom MSI dominiert, also dass sie in der Fabrik gelernt haben, dass sie eine Stärke haben. Dass sie kollektiv auf einer anderen Ebene, nicht irgendwie über Vetternwirtschaft und Beziehungen zur Mafia und so weiter, sondern durch ihre eigenen Kämpfe, also dass sie im Grunde, wir würden heute sagen, dass sie Erfahrung machen konnten, wir können selber Geschichte machen. Das ist, es gibt ein sehr, also was deine Thesen angeht, du kennst vielleicht dieses hübsche Buch, auch bei Wagenbach damals erschienen, Der Fabrikaffe und die Bäume. Das ist eine sehr schöne Schilderung, kann ich nur empfehlen, wo also auch das natürlich rauskommt irgendwie, dass sich natürlich bei Menschen, die jetzt irgendwie aus einem bäuerlichen, ländlichen Hintergrund kommen, dass es erstmal der totale Schock ist. Ja. Also einfach so Beschreibung, wie das für jemanden ist. Also überhaupt der Krach in so einer Fabrik. Du kommst da rein, das erschlägt dich. Ja. Dieser Lärm, dieser Krach. Und diese Zeitrhythmen, diese Disziplinierung, die ganz anders sind, das ist natürlich auch ein Faktor gewesen. Aber es hat erstmal nicht dazu, also das hat nicht sozusagen sofort den Widerstand angetrieben. Sondern sie waren erstmal natürlich total rassistisch depraviert und haben sich dem unterworfen. Ich meine, da könnte vielleicht auch was Interessantes für heute drin stecken, weil natürlich, also sagen wir mal, es ist jetzt, als diese die Willkommensinitiative hier gegenüber Menschen aus Syrien und Nordafrika und so weiter lief. Also ich denke, das hat durchaus viel Positives gehabt, aber es hat immer auch so diesen Beigeschmack gehabt, naja, da kommen irgendwie ja die Menschen, die meine Eltern später mal irgendwie pflegen, wenn sie alt und gebrechlich sind und was sie sonst so irgendwie machen können. Und wenn man sich heute anguckt, wie, also wenn ihr mal irgendwie, was weiß ich, junge syrische Frauen mit aufs Jobcenter begleitet irgendwie, das ist schon ziemlich massiv, wie die eben genau in die Mangelberufe reingepresst werden, die sozusagen vom Arbeitsmarkt vorgesehen sind. Und das könnte ich mir jetzt mal vorstellen, dass an solchen Punkten, und das ist ja auch eine massenhafte Arbeitskraft, die da jetzt kommt und die das Kapital oder der Staat auch will. Ja. Es geht um Pflegeberufe, es geht um Dienstleistungen, es geht um die Fleischindustrie. Gut, ist jetzt von osteuropäischer Arbeitskraft entsprechend abgedeckt. Das sind ja auch alles Menschen mit so einem Hintergrund, die erstmal in ein Regime von Arbeit reingepresst werden, was sie nicht kennen. Die spannende Frage wäre dann, wo können die dann heute irgendwie entdecken, dass sie Macht haben, dass sie kämpfen können. Also ich denke, an solchen, da gäbe es schon Parallelen oder Überlegungen, wo die historische Reflexion auf die Kämpfe damals interessant sein könnte. Wir haben natürlich heute noch ein ganz anderes Problem, dass es eben quasi Italien zum Beispiel in der nachholenden Entwicklung im Zweiten Weltkrieg, also im Vergleich zu den USA, in etwa an der Stelle stand, wo jetzt heute Länder wie China, 80er Jahre Korea oder jetzt China stehen. Das heißt, natürlich die Kämpfe verlagern sich auch geografisch. Und diese ganzen Konstellationen reaktionärer politischer Formierung von Trump, und jetzt gucken sie alle irgendwie, wir gucken alle irgendwie gebannt irgendwie oder ängstlich auf das, was in Frankreich und sonst wo passieren wird, an Regierungsbildung. Das ist natürlich auch ein Ausdruck von solchen geografischen Verschiebungen. Und klar, das großes Problem für die Linke, so sehe ich das irgendwie, wird einfach in den nächsten 10, 20, 30 Jahren sein, dass die Linke in dem bisher sozusagen industrialisierten, die Welt beherrschenden Westen agiert, sich daran gewöhnen muss, dass sie nicht mehr im Mittelpunkt der Welt steht. Das ist auch für eine Linke eine schmerzliche Erfahrung unter Umständen. Aber ich denke, die Weltgeschichte wird sich in den nächsten 20, 30 Jahren an anderen Orten und nicht gerade in Deutschland oder in den USA abspielen. Das ist halt, sie wird auch da noch eine große Rolle haben, weil wir einfach ein wahnsinniges Machtungleichgewicht haben. Aber die interessanten Kämpfe, die lassen sich dann verblüffend irgendwie ähnlich interpretieren, wie das die Operaisten bei den Kämpfen in den 70er, 60er und 70er in Italien gemacht haben. Die werden in China und sonst wo stattfinden. Oder selbst so, weiß nicht, als man noch über den arabischen Frühling geredet hat, die Kämpfe, die sich in Ägypten 2010 folgendes entwickelt haben, die hatten ja auch viel zu tun mit diesen Ansatzpunkten von Industrialisierung, zum Beispiel diesem Textilzentrum in Mahalla und den Streiks, die dort losgegangen waren. Und wenn du da reinguckst irgendwie, das sind genau dieselben Strukturen, wo eben Leute entdecken, wie sie aufgrund so einer Industrialisierung, dieser Vernetzung, diese Gesellschaftlichkeit ihrer Arbeit, wie sie das umdrehen können. Und das war eben, Mubarak ist an dem Punkt gestürzt worden, wo zusätzlich zu Tahrirplatz und so weiter auf einmal die Streiks im ganzen Land losgingen, bis hin zum US-Kanal. Und da hat das Militär jetzt gesagt, wir müssen den Mann jetzt wegbringen. Also so ähnliche Sachen beschreibt Beverly Silver in ihrem Buch für Südafrika, Ende der Apartheid-Regime, auch nur unter dem Druck von Massenstreiks, weil da eine Autoindustrie großgezogen worden ist. Das gilt für Brasilien, es gilt für Südkorea, auch da ist die Militärdiktatur beendet worden, weil in den neu entstandenen Industriezentren in Ulsan, im Süden und so weiter, auf einmal solche Streiks losgingen und klar wurde, die haben auf einmal so eine Macht irgendwie, dass wir das so nicht mehr halten können. Also, es ist, glaube ich, im Moment eine schwierige Diskussion, aber es ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Diskussion, genau die Fragen, die du gestellt hast, aufzuwerfen. Wo könnten heute solche Punkte liegen? Es waren jetzt noch viel mehr Fragen. Also, weil gefragt wurde, wo gibt es vielleicht heute irgendwie Ansatzpunkte? Was ich ganz interessant finde, aber nur als Hinweis, es gibt im angelsächsischen Raum jetzt so jüngere Leute, die auch verstärkt wieder über Operaismus diskutieren. Es gibt eine so eine Internetplattform oder Internetmagazin, das heißt Viewpoint Magazine. Da passieren ganz interessante Sachen. Da findet ihr auch interessante Texte, die jetzt auch teilweise nochmal Texte, die es bisher nicht gab, ins Englische übersetzen. Es gibt eine Untersuchungsarbeit, ja gut, es ist eine Dissertation halt auch über ein Callcenter von einem jungen Menschen, die dieses Jahr auf Englisch erscheint. Ich habe den Namen jetzt nicht parat, aber das werdet ihr finden. Der hat selber im Callcenter gearbeitet und hat dann aus den Erfahrungen, den Sachen, die er da erlebt hat, eine Dissertation gemacht, wo er auch einen theoriegeschichtlichen Hintergrund zum Operaismus hat. Das also nochmal sehr gut aufnimmt. Also es wird an verschiedenen Orten darüber diskutiert. Ich finde es deswegen interessant, weil lange Zeit, nachdem also dieser Operismus-Hype mit Empire und Multitude und Hart Negri und so weiter war, dass es quasi diese frühe Phase von Quaderni Rossi überhaupt nicht wahrgenommen worden ist. Ja. Also ganz viele auch in der Linken, auch so Leute wie John Holloway, haben quasi erst über Toni Negri den Operaismus kennengelernt. Und da gibt es, glaube ich, momentan so eine neue Entdeckung oder so eine neue Debatte auch über diese frühe Phase des Operaismus und die Theorie. Ich weiß nicht, da waren bestimmt noch viel mehr Fragen. Ja, das mit dieser Frage Fabrikkämpfe und gesellschaftliche Kämpfe, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also weil, ich hatte ja schon gesagt, es war von Anfang an waren es eben auch gesellschaftliche Kämpfe, Psychiatrie und Schule, Knast, das hat alles immer eine Rolle gespielt. Also der Begriff Fabrikgesellschaft hieß ja auch, dass sozusagen die ganzen disziplinierenden Institutionen in Frage gestellt wird. Das vermisse ich heute zum Beispiel, weil wir irgendwie so auch in der heutigen Linken so Sachen wie Universität, Schule, Krankenhaus, das sind so neutrale Institutionen, wo man halt selber arbeitet und seine Jobs macht. Aber dass die ja auch eine Formbestimmtheit der Disziplinierung haben, dass das alles Disziplinarapparate sind, das gerät auch ein bisschen aus dem Blick. Und das war damals sehr präsent. Ja? Das war einfach die ganze Zurichtung von Menschen auf die Arbeit, auf die Ausbeutung durch diese Institutionen, auch die Schule und den Kindergarten und sonst was, das wurde thematisiert. Das wurde in Frage gestellt. Wir hatten überall diese Kämpfe gegen die Noten, gegen das Schulsystem, gegen den Schulzwang. Das war eine sehr breite Dimension. Als dann nach 1969, nach diesem Höhepunkt der Fabrikarbeiterkämpfe, von Potera Operaio und solchen Gruppen die Parole ausgegeben wurde, in die Gesellschaft gehen, rausgehen. Das ist ein bisschen problematisch, weil auf der einen Seite war es natürlich richtig, da entstanden auch nochmal viele neue Kämpfe um selbstproduzierte Strompreissenkungen, Hausbesetzungen, Supermarktplündereien und all dieses, was Dario Fo und Franco Rama dann auch auf die Bühne gebracht haben. Aber wenn man genau hinguckt, war es teilweise auch eine Defensive. Es war schon die Defensive, weil das Problem war, in der Fabrik gingen die Kämpfe nicht weiter, sondern nach 1969 haben in den Fabriken die Gewerkschaften das Territorium wieder erobert und wieder die Kontrolle und die Vermittlungsinstanz bekommen. Und es war so ein bisschen gewissermaßen so der Rückzug aus der Fabrik schon darin angelegt, bis dann 1980 diese extreme Niederlage war. Und das konnte natürlich nicht kompensiert werden durch die Kämpfe im Territorium, weil die Stärke vorher eben die war, quasi das Kapital da, wo es produziert wird, da, wo es den Mehrwert produziert, dort anzugreifen, um es dann gesamtgesellschaftlich in eine Krise zu bringen. Und das war nach 1969 dann, es gab also wie gesagt diese eine Perspektive raus ins Territorium und die andere Perspektive war, wir können jetzt nicht anders, wir müssen den Kampf jetzt auf die militärische Ebene holen. Und das war natürlich ein Riesendrama irgendwie. Es gab ja eine regelrechte Vermassung des bewaffneten Kampfes. Auch 1977 noch in dieser Stadtindianerbewegung. Die hat sich unglaublich schnell, das war eigentlich so eine Sponti-Bewegung. Und ja, da gibt es auch Debatten drüber, auch unter dem Einfluss vielleicht von älteren Genossen, die es vielleicht besser nicht hätten tun sollen. Diese Bewegung ist sehr, sehr schnell militarisiert worden. Also die haben sehr schnell mit Waffen operiert. Zeitlang war das so ein Waffenhandzeichen, das sozusagen Erkennungszeichen dieser Bewegung, die berühmte P2. Aber das hat in eine gigantische, traumatische Niederlage geführt. Wir hatten in Europa die meisten politischen Gefangenen in Italien mit all diesen Abscheulichkeiten. Auch darüber hat Nanni Balestrini einen sehr schönen Roman geschrieben, Die Unsichtbaren heißt er. Aber das ist eine tragische Geschichte. Und das hat auch zu viel Debatten. Also Sergio Bologna nimmt das auch einigen, auch von den großen Köpfen der Operisten, bis heute noch übel sozusagen, dass sie 77, 78 da ja sozusagen das haben kommen sehen. Ich meine, klar, der Staat hat dann ausgeholt, 79 sind einige Köpfe wie Toni Negri und andere, unter dem Vorwurf eben die Insurrektion theoretisch, praktisch, wie auch immer, organisatorisch angeleitet zu haben, eingeknastet worden. Und du hast dann eben die ganze Geschichte von Verhaftungen, von Rote Brigaden, Prima Linea, es gab ja nicht nur die Roten Brigaden, es gab ein ganz breites Spektrum, es gab auch die Guerilla Diffusa, also sozusagen so eine Massenmilitanz, aber also jetzt nicht wie bei uns irgendwie, dass man Mordis und Steine wirft, sondern also Militanz schon mit Knarren. Und das hat zu einer riesen Repressionsstrategie geführt, auf die es dann auch keine Antwort mehr gab. Und darum haben sich dann viele Debatten gerannt, also wo man im Grunde die Fehler gemacht hat. Aber es war, also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es war sozusagen ein Reflex darauf, dass die Kämpfe an den Zentren der Mehrwertproduktion an eine Grenze gekommen waren. Und natürlich willst du da nicht einfach aufhören. Natürlich, wenn du denkst, du hast so eine Stärke erreicht, willst du irgendwie weitermachen. Aber Toni Neri hat das dann in eine Theorie verwandelt, dass er gesagt hat, also er hat gesagt, es gibt keine Mehrwertproduktion mehr, der Wert ist im Grunde schon ausgehöhlt. Wir haben nur noch ein politisches Korsett. Und wenn es nur noch ein politisches Korsett ist, dann kann man es militärisch abräumen. Also das waren schon so, ich sag mal, theoretisch fatale Kernsätze des Genossen Negri. Und das haut nicht hin. Trotzdem eine Zeit mit sehr wichtigen Erfahrungen. Also das würde ich ja gar nicht, das würde ich das auch hier nicht machen. Ja, ich glaube, dann können wir es erstmal hier im Großen schließen. Wir würden noch die Bar aufmachen, wie immer. Und dort kann dann im Kleinen weiter diskutiert werden. Vielen Dank, dass du da warst, Christian. Ja.